machen wir denn in Weltall Erde 42, würde ich vorstellen. Ja. Machen wir mal ein Atomino-Part. Atomino-Part. Und du erzählst dann aber auch aus deiner bewegten Zeit in irgendeiner unruhevollen Jugendbewegung. Lautenorchester. Ja. Zither? Warst du... Was? Zither? Kannst du Zither spielen? Nee. Wer Gitarre kann, kann auch Zither. Nee. Und zur Gitarre kommt man nur über die Zither. Daran merkt man, dass du noch nie Gitarre richtig rumgehalten hast. Ach klar, Johnny, wenn wir alleine sind, da schmetterst du schon immer mal My Erzgebirg, wie bist du Ski? I am the house in New Orleans. Sagte ich in New Orleans. Tja, wie man so von der Tanzschule zu Atomino kommt. Atomino, finde ich ja klasse. Atomino ist gut. Atomino und Esmeralda. Ich glaube, ja, da war der Fortschrittsglaube noch etwas umgebrochen. Echt, du kommst heute richtig Atomino-mäßig auch rüber. Wegen der Antenne. wegen der Affien-Kopfhörer, die du da auf hast. Die sehen ein bisschen aus wie Ohrenschoner. Und als ob du dich jetzt gleich auf ein Fahrrad mit Hilfsmotor setzen müsstest, um wieder nach Hause zu kommen. Also mit dem Fahrrad nach Berlin. Ja, einer ledernen Aktentasche, in der so eine Alu-Blechbüchse mit der Stulle von der Mutti drin ist. Ah, oh, schön auch, so eine Alu-Blechbüchsen. Mhm. Ja, schön. Ohrenschützer sind auch toll. Ohrenschützer sind auch dazu gut. Dazu ein Fächer-Lodenmantel, das würde dir alles sehr stehen. Fächer? Was ist das für ein Material? das kennt ihr hier nicht. Fächer-Loden? Irgendwie... Fächerloden. Na ja, gut, ihr hattet ja auch Frösi und Atomino und ja. Atomino, Mann, da ist jetzt ein bisschen. Ja, da kannst du wieder schwer kontern, oder? Mhm, da habe ich gar nichts. Also, gibt's ja, ja, mein, dagegen zu halten. Wir hatten so einen Gummimann und so. Sag mal, da schmeißt er einen Gummimann in die Tasse, ist ja auch originell. Gummimann ist ja aber auch verflucht originell. Ja, der hieß natürlich, ja, war vor den Safer-Sex-Zeiten. Also, der hieß dann Kondomino, oder wie? nee, der hieß natürlich im Original anders. Und das wusste ich aber nicht, weil damals hatte ich ja noch nicht auf Englisch gelesen, sondern also er war halt von den Fantastischen Vier. Wo man heute sofort an die Band denkt. Ja. Tja, waren sie aber nicht. Wer waren die Fantastischen Vier? Die Fantastischen Vier sind Marvel-Helden. Also, da war einmal so ein Steinmensch. Also, ich habe Marvel nie so viel gelesen, muss ich sagen. Deswegen hoffe ich jetzt, erboste Comic-Fans nicht an. Darf ich mal sagen, dass ich gelesen auch ein bisschen für übertrieben halte, wenn ich mit Comic-Alphabeten sprechen muss? Sag mal, hier was von Atomino verzapfen. Aber ja, und da war ich ganz vertieft im Kamin, knackten die Buchenscheite neben mir standen. Nee, ich habe armseliger gewohnt als du. Wir hatten keinen Kamin. Dann habe ich Comics vor mich hin memorierend. Atomino, ich glaube, ich nenne mich ab heute Atomino. Atomino, ja, Johnny nicht ist schlecht. Tot, es lebt ja Atomino. Soundgarden mit Atomino. Ist doch geil, ne? Ja, genau, super, dann so, klar. Ja, so ein bisschen sirenenmäßig alle. Obwohl, ne, es ist auch dann, nee, dann, ich kann das nicht machen, weil es ist eine Vergangenheit, die ich nicht erlebt habe. Und das wäre so, als ob du jetzt sagst, Na gut, bei Johnny hast du auch nie erlebt. Es ist so, als ob du mein deine Freund Sendung Johnny der Goldene war Schuss ein zweiter nennst. Knabe. Das hat nicht. Er war ein Trump und hatte kein Zuhause. Ja, sowas eher. Also ja. Johnny ist dann schon okay. Ja? Ich bleib bei Johnny. Das ist noch viel älter als Atomino. Ja, aber damit habe ich mehr zu tun. Nee, nur weil du jünger sein willst wahrscheinlich. Ach nee, du willst ja nicht mal jünger sein. Nö. Was willst du überhaupt? Wer weiß das schon. Was willst du, ey? Was willst du hier? Ach, ich will einfach so weitermachen. Ja? Ja. Und du? Na ja, dann gehe ich jetzt. Tschüss, Johnny, hast du... Mann, das war ein übertragenes, das war Spaß, das Radio. Ach, Spaß. Ja. Bei dir ist Radio immer Spaß? Na, logisch. Bei mir ist das ernst. Ja, deswegen... Davon wird man sich nachher dann gleich überzeugen können. Ja, muss man sich dann auch nachher wieder von erholen. Und du auch. Ja, du... Erholen? Mhm. Ja, ja, du machst doch hier den Lärm. Naja, weil man klar, weil die Leute da sitzen, zuhören, mitschreiben und so. Mhm. Das ist was anderes als Bücher rausbringen. In Comics rumblättern. Ja, bei meiner Sendung kann man Comic lesen, bei deiner nicht. Das stimmt. Bei das dir ist natürlich diskutierbar. Also ich meine, deine hat natürlich mehr. Bei mir kann man die Augen zumachen und sofort entsteht ein riesiges Universum. Das ist wie ein Helikopterflug über die Rocky Mountains und die Müggelberge gleichzeitig. Letzteres würde ich. Letzteres heute hin. Ja. Das erste, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, ich höre ja deine Sendung ab und zu gerne. Echt? Ja. Nee, wirklich. Nee, ich denke auch, so eine Sendung wie Soundgarden, im Grunde muss die sein und von daher, hat auch seine Existenzberechtigung. Irgendwo. Muss das auch raus. Ich denke mir, es wird schon irgendwie Leute geben, die sowas gerne hören. Warum nicht? Wa? Ist ja öffentlich-rechtlich. Ja, wir haben ja auch einen Auftrag zu erfüllen. Ja, müssen ja auch Minderheiten bedient werden. Allerdings. Also erst halt immer 2 Stunden Minderheiten bedienen und dann so wieder so Massenprogramm. Und dann Minderheiten alphabetisieren. Ja, ich spiele was Schönes vor von Nick Cave, ja? Prima. Wo lauter Leute mitsingen, die ganz klasse sind und unter anderem PJ Harvey, ja, die du doch so liebst. Und dann ist noch Shane McGowan dabei, Kylie Minogue und noch andere, die ich jetzt hier nicht erkennen kann, weil das so blöd gedruckt ist. Lass mich raten, es ist die letzte Nummer, die heißt irgendwas mit Death is no end oder irgendwie sowas. Ja, das ist ja ein feiner Englisch wieder gewesen. Death is no end. Death is no end. Was heißt denn du, Nip? Na, Tod ist nicht das Ende, heißt der Song. Tod ist nicht das Ende. Ja, übersetzte, Kuttner. Jetzt übersetzt mal, erstmal ins Französische, dann ins Spanische, Italienische und dann ins Englisch, Amerikanisch. Le mort n'est pas... Fini. Fini, genau. Und Spanisch... Ihr sollt uns im Doppelpack als Französisch über Dolmetscher bewerben. Spanisch, und auf Japanisch... und... Hi, hi. Das heißt uns ja, hi, hi. Hi, hi, ist cool. Hi, hi. Und auf, was haben wir noch? Englisch, Death is not the end. Auf Deutsch, Tod ist nicht zu Ende. Ja, gut. Viel Spaß, ne? Vielen Dank. Bitte. Ciao. Ja, fahr schön vorsichtig noch. Es ist ganz glatt draußen. Ja, ich echt. Weiß. Nick Cave in the Bad Seats plus Gäste. Death is not the end im Original von Bob Dylan. Viel Spaß gleich beim Massensprechfunk. Sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. The end, not the end. Just remember that death is not the end. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end. And heavy rains descend. Just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with a helping hand to lend. Just remember that death is not the end. Not the end. Find some law-abiding citizen. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is is not the end, not the end, not the end. Just remember that death is not the end. Wunderbare Musik von der Platte werden wir nachher noch mehr hören. Ich muss bloß ganz schnell eine spielen. Angebermäßig, ich war neulich in Neuenhagen in der Bibliothek und da war vorne ein Superkasten. Da standen lauter alte Schallplatten, die 2 Mark gekostet haben. Und da habe ich mir eine Platte gekauft, die ich eigentlich schon habe. Und die meinem verehrten Kollegen Johnny Häusler, Atomi Johnny Atomino Häusler, an dieser Stelle widmen und anschließend schenken will. Für die Schenkungsübergabe sind dann so Fotografen und Kameras eingeladen worden. Das wird dann morgen in der Jugendpresse, vermutlich in der Bravo, irgendwo überall zu sehen sein. Ansonsten wahrscheinlich auch auf NTV. Und ich nehme an, die Kollegen, die immer brüllen, hier ist Berlin, und die sich News Talk nennen, die werden auch im Anschluss gleich darüber berichten. Ihr Kinder, fahrt nach Neuenhagen in die Bezirksbibliothek. Du sagtest leider nur Gute Nacht und sahst mich schräg von oben an. Ich hätte dich gern nach Haus gebracht, doch du erzähltest nur von einem anderen Mann. Er sei wunderbar, er sei so stark, blondes Haar und die Figur so schön wie nur im alten Rom. Kinder, ich habe eben erst das Cover Johnny überreicht, aber schon ein Blitzlichtgewitter ohne Gleichen. Wie ein Turm vom Kölner Dom. Dann lud ich dich noch zum Kaffee in mein möbliertes Zimmer ein. Wir saßen auf dem Kanapee und tranken nach dem Kaffee Wein. Du sagtest du und er sei eng, dein neuer Schuh. Wir legten barfuß eine Sohle aufs Parkett. Oh, reizend war der Abend, so erfrischend und so labend. Ich schlief unten auf dem Teppich, du im Bett. So, die Presse jetzt mal bitte raus. Johnny will gleich, glaube ich, noch was sagen. Wir hören aber die Musik noch zu Ende. Dann lud ich dich noch zum Kaffee in mein möbliertes Zimmer ein. Wir saßen auf dem Kanapee und tranken nach dem Kaffee Wein. Und du sagtest du und er sei eng, dein neuer Schuh. Wir tanzten barfußbeat nach Walzern von Herrn Strauß. Du, nicht doch. Ich gefiel dir gut, so fasste ich langsam Mut. Und nach dem Heiratsantrag brachte ich dich nach Haus. Aber ein klares Ende. Allerdings. Wenn zwei Sachen gut waren am Osten, dann der grüne Pfeil und Manfred Krug, trotzdem der selber eher ein Arschloch ist. Und Atomino und Esmeralda. Und Atomino und Esmeralda. Auf jeden Fall fallen immer mehr Sachen ein. Ich werde langsam, denke ich so, Du wirst richtig warten. Na, ich zieh zu dir und wir ziehen die Magen da hoch. Und tun uns Atomino und Esmeralda ziehen wieder. Ziehen uns beide in FDJ-Hemd an und feiern ein fröhliches Jugendleben. Ja, da siehst du da jetzt nämlich los. Ja? Da wäre ja dann doch nicht so richtig. Ey, und dann aber flotte rumänische Basecaps mit Ceausescu-Porträt eingenäht. Die Post ab. Ja, ja, da machen kann wir ich voll, dann doch drauf verzichten. Voll den Olaf in Wilhelm Pieckstadt Guben. Aber Manfred Krug sieht auf der Platte aus wie Adriano Celentano. Ist jetzt mal aufgefallen? Du meinst jetzt wegen der mangelnden Haare? Ja, und auch die Pose, außerdem war er noch dünner. Muss ich gleich mal kicken? Mhm. Guck mal rauf. Ja, Manfred Krug sieht aus wie Adriano Celentano. Adriano. Tomio Celentano. Ich gehe mal, ich wollte gar nichts mehr sagen. Ich wollte die Fotografen noch kurz begleiten. Ja, nee, wäre schön, wenn du dich jetzt noch bedanken würdest. Das macht einen guten Eindruck. Meinst du? Ja, wenn man sagt, danke Kuttner, dass du mir so eine schicke Platte schenkst. Er hat gleich am Anfang Danke gesagt. Echt? Ja. Aber danke Jürgen. Ich mach's ein bisschen mit eigenen Worten, das wird dann ehrlicher. Danke Jürgen, dass du mir so eine schürfe Platte schenkst. Die ist echt schürf. Erfinder von Easy Listening. Eine der authentischsten Danksagungen und mich am betroffensten machenden Danksagungen, die ich in meinem Leben je gehört habe. Du schlägst ja. Dafür möchte ich, nee, ich lüge da ja nicht, dafür möchte ich dir wieder recht herzlich danken, Johnny. Da brauchst du dich nicht für bedanken. Das ist irgendwie selbstverständlich, dass ich mich bei dir bedanke, wenn du mir so eine coole Scheibe mitbringst, wo ich dann auch mal so ein bisschen auftrumpfen kann im Soundgarn. Also nicht nur immer so die Sachen spiele, die ja jeder kennt, sondern aber auch mal so ein paar Insider-Geschichten. Gibt einen Dank, der zu relativieren ist, und mein Dank ist jetzt eher von absoluter Qualität. Der soll hier überhaupt nicht relativiert werden. Danke für nicht, deinen dass mein Danke, Dank Johnny. Relativ klang. Ich glaube nicht, dass mein Dank nee, relativ klang. Nee, wollte ich auch gerade sagen, dass ich das tief empfunden habe, dass dein Dank auch ein unrelativer Dank war, für den ich mich der an der Stelle noch gerne nochmal bedanken absolut, möchte. Absolut, absolut. Und also dann kann ich nur sagen, dass ich da natürlich den Dank zurückgebe an dich, weil immerhin hast du angefangen. Ich habe dir noch nie eine Platte geschenkt. Danke, Johnny. Habe ich dir schon mal eine Platte geschenkt? Nee. Aber ein Poster. Darauf würde ich an der Stelle auch gerne mal hinweisen wollen. Johnny hat mir noch nie eine Platte geschenkt. Ich habe dir mal ein Poster geschenkt. Du hast mir mal ein Poster geschenkt, aber die geht ja um Platten. Aber das Poster ist viel seltener als eine Platte. Quatsch. Schon original. Das ist eine super Platte, meine Platte ist viel besser als... Weißt du noch, was das für ein Poster war, ne? Na, weißt du noch? So gehst du nämlich mit meinen Geschenken um. Das war so ein ich so zum 30. für Jürgen. Das war ein aus dem Stern von 1971 ausgeschnittenes Farbfoto, nochmal unter schon ein bisschen geknickt mit ranzigen Ecken und Fettflecken und dann unter einen Farbkopierer gelegt. Und der Farbkopierer war auch nicht mehr der neueste. Ja, danke. Das war jetzt mehr ein relatives Danke. Vielen Dank, während das hier eine ganz großartige Platte ist. Jetzt schäme ich mich wieder, weil ich so freche Logen habe ist und mich okay. als ausgesprochen undankbar hier. Ist ach, schon okay. Scheiße. Gib mir mal die Platte rüber, bitte. Ja, danke. Tschüss. Danke. Danke. Dann hätte er noch ins Kommen können von dir. So ein undankbarer Knochen, der Johnny. Meinetwegen Blue Moon. Danke. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, es ist schon spät, ab ins Bett. Och Mama, wir wollen noch Radio hören. Nein, jetzt geht's ab ins Bett. Ach bitte, oh, noch ein bisschen. Wir wollen Radio hören. Oh, was wollt ihr denn unbedingt noch auf hören? Auf der Suche nach dem Fahr. Wie die Rinder auf der Ranch, für uns ist auch der größte Superstar nicht mehr als bloß ein Mensch. Oh Baby. Oh Baby. Wir sind nicht geil auf Macht und nicht ganz körpertätowiert. Wir sind nicht extrem feministisch und nicht schönheitsoperiert. Wir kampieren nicht Spinnen fressen, wochenlang im Wald wir rasen. Wie die Besenkten und sind meistens angeschnallt. Gott sei Dank, Gott sei Dank, wir haben noch alle Tassen im Schrank. Gott sei Dank, Gott sei Dank, wir haben noch alle Tassen im Schrank. Wir wollen nicht immer mehr und mehr und immer, immer mehr und laufen nicht wie treue Hunde, Sektenführern hin. Wir sind fürs Kondom und gegen falsche Prüderie, denn uns fehlt nicht wie dem Kreis in Rom ne Tasse im Servie. Gott sei Dank, Gott sei Dank, wir haben noch alle Tassen im Schrank. Gott sei Dank, Ratzeplan und haben statt dem Führerbild noch alle Tassen im Schrank. Gott sei Dank, Gott sei Dank, wir haben noch alle Tassen im Schrank. Gott sei Dank, Gott sei Dank, wir haben noch alle Tassen im Schrank. Wir lesen unsere Zukunft nicht aus dem Kaffeegrund. Wir kaufen keinen Grabstein für unseren Toten und wir wollen nicht Sex extrem, wir wollen Liebe im Bett. Wir haben einen Sprung in der Schüssel, doch die Tassen sind komplett tot. Gott sei Dank, Gott sei Dank, wir haben noch alle Tassen im Schrank. Gott sei Dank, Gott sei Dank, wir haben es gibt manchmal so seltsame Konstellationen, die Platte einlegt, die heißt Ich bin Hanaske und hinten auf der Rückseite steht dann Aber ich bin nicht da, ein Motto, was mich gleich interessiert hat. Ich habe diese Platte von netten Hörern geschickt bekommen, sie durchgehört, war manchmal hin und her gerissen und dachte, der erste Song, der ist aber geil und da ist noch ein anderer drauf, der mir auch sehr gut gefällt, lieber nicht. Jedenfalls hatte das den Effekt, dass Johnny sofort wie ein Bekloppter zurück ins Studio stürzte und sagte, lass uns darüber reden, und jetzt bin ich gespannt. Nee, darüber wollte ich nicht rüber reden. Darüber wolltest du nicht reden? Nee, ich wollte darüber reden, dass Mann, ey, 16 Mark 10 haben sie euch damals für die LPs aus der Tasche gezogen, 1971. Steht ja, hier und drauf, was ziehen sie heute dafür aus der Tasche? Naja, jetzt ist ja auch Kapitalismus. Ja, ja, und das waren aber 16 Ostmark. Und das waren 20, jetzt sind jetzt 20 Westmark. Und wenn du jetzt, sagen wir, einen freundlichen Kurs von 1 zu 4 rechnest, dann ziehen sie uns heute mit jeder Platte 80 West-Ostmark aus der Tasche. Ja, ja. Und das, wo kaum noch jemand Ostmark verdient. Ja, ja, das stimmt, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ja, so müsst ihr mal drüber nachdenken. Ja. Manchmal scheint die Welt so einfach und ist es dann doch nicht. Danke, Jürgen. Nee, ich wollte darauf eingehen, dass sich gerade echt jemand beschwert hat, wir hätten über Krug gelästert. So ein Quatsch, die hören nicht richtig zu, die Leute. Ach so, ja. Also wenn ich zum Beispiel sage, also der Hörer oder die Hörerin, ich weiß es nicht mehr, hat gesagt, Krug sieht nicht aus wie Adriano Celentano. Adriano Stracciatella. Erstens mag ich Adriano Celentano sehr. Zweitens sieht Manfred Krug auf diesem Foto definitiv aus wie Adriano Celentano. Ich wollte ihn also nicht beleidigen, sondern eigentlich wollte ich ihm Qualitäten zusprechen, von denen ich nicht wusste, dass ich denken könnte, er habe die. Da muss ich Johnny unterstützen, weil er neigt nämlich nicht dazu, Leute zu beleidigen. Und wenn, dann nur mich und dann auch nur, wenn das Mikrofon zu ist. Was ich ihm sehr hoch anrechne. Jetzt sag doch mal, guck mal, der sieht doch aus wie Adriano Celentano. Der sieht aus wie Adriano Celentano mit hochgeschlagenem Lederjackenkragen, Kunstlederjackenkragen. Genau, hochgeschlagener Lederjackenkragen. Darunter so ein offenes, das kann ich nicht sehen, da bist du besser drin. Darunter so ein offenes Hemd, dann der Blick so, als ob da ganz hinten irgendwo ein LKW auf ihn zurast. Oder als ob Ornella Muti da rumsteht. Als ob da hinten ein LKW mit Name Ornella Muti auf ihn zurast. Und er guckt auch noch gegen die Sonne. Also so die Stirn in Falten gelegt, Augen so leicht zugekniffen, den Mund leicht geöffnet, was Frauen manchmal erotisch finden, was aber auch blöd aussehen kann. Bei Manfred Krug sieht es nicht blöd aus, genauso wie es bei Adriano Celentano nicht blöd aussieht. Das stimmt, ja, handelt sich genau um die Art und Weise, die Lippen zu schürzen, die wir immer noch vorm Spiegel üben. Ja, genau. Ja. Deswegen wir auch manchmal ein bisschen verkrampft hier klingen im Studio, weil wir immer noch einen halb offenen Mund kriegen. Aber du kannst das schon ganz gut. Guck mal nochmal da so nach hinten zu Ornella. Ja, also meine, die Variante, meine Lippen zu schürzen, ist eher die Kittelschürzen-Variante. Wieder ein wildes Wortspiel untergebracht. Jetzt ist er ja über Fasching, wa? Wollen wir rinnen lassen? Also jedenfalls, also zu sagen, wir hätten Manfred Krug beleidigt, das ist echt Quatsch. Ja, das ist völliger Quatsch, deswegen müssen wir uns beide nachdrücklich verwehren. Weil wir nämlich beide Manfred Krug mögen, ich besonders, nachdem ich ihn in diversen Diskotheken und Clubs und Establishments, in die man nachts gehen kann und dort laute Musik hören kann und junge Menschen sich dazu bewegen und durch den hochgeschätzten Kollegen Jürgen Kuttner kennengelernt habe, vor allem seine Acid-Jazz-Phase, so Anfang der 70er, als noch keiner wusste, wie man Acid-Jazz schreibt. Also, wir haben ihn nicht beleidigt. Wir haben nicht Manfred Krug beleidigt, wir sind bittet erklärte Fans von Manfred Krug. Und ich finde sogar, im Gegensatz zu den Pudis darf Manfred Krug Bierwerbung machen. Ja, das wird aber Schulter, ist unbedingt sein muss. Das finde ich okay. Ja, aber trotzdem muss man auch Leute, die große Kunst machen, durchaus mal hin und wieder als Arschlöcher beschimpfen dürfen, oder? Das ist ja so teilweise ihr Job, ne? Also ich meine... Arschloch zu sein? Nee, ja, nee, sich dafür beschimpfen zu lassen. Ach so, ja, richtig. Das also ich meine, als Mensch der Öffentlichkeit, das ist, wie das wir kennst von du der, auch. Wie wir von der Branche sagen, inklusive. Inklusive, kommt mit dazu. Richtig. Gratis. Richtig, richtig. Popichtig. Ja, letztens eine Wohnung angeguckt und der Makler lief mit seinem Funktelefon hinter mir die Treppen hoch und ist am Telefon und sagt, richtig, richtig. Und es lag mir auf den Lippen. Popichtig lag mir auf den Lippen, aber ich dachte, dann kriege ich die Wohnung garantiert nicht. Ich wollte sie gar nicht. Egal. Gut. War ja so ein kleines Anekdötchen jetzt ja, hier nochmal. Insofern, das ist hier auch ein Ort, wo man popichtig sagen kann, ohne die Rache von irgendjemandem fürchten zu müssen. Willst du nochmal popichtig sagen? Nee, ich kann ja Sprechfunk, Popechfunk sagen. Aber. Tschüss, Popüss. Tschüss, Johnny Poponi. Die Cyclone Rangers mit Nazi Mother. Macht das Radio laut, Kinder. 1 nach halb 11. Fritz Kurzinfo. Protest. Mehrere tausend Beschäftigte der Vulkan AG haben in Bremen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Die Geschäftsleitung will morgen eine Erklärung zur Zukunft des Unternehmens abgeben. Das Unternehmen mit seinen 23.000 Beschäftigten ist vom Konkurs bedroht. Friedensprozess. In der Stadt Mostar herrscht seit heute Bewegungsfreiheit zwischen den kroatischen und bosnischen Stadtteilen. Kurz nach Öffnung der Kontrollstellen war es zu einzelnen Zwischenfällen gekommen. EU-Administrator Koschnik erklärte aber, die Lage sei unter Kontrolle. Fehlschlag. Rettungsmannschaften ist es am Abend nicht gelungen, den vor der Südküste von Wales gestrandeten Supertanker Sea Empress wieder flott zu bekommen. Das havarierte Schiff mit noch rund 80.000 Tonnen Nordseeöl an Bord liegt weiterhin auf einem Felsen fest. Rückkehr. Die beiden geflohenen Schwiegersöhne des irakischen Machthabers Saddam Hussein sind zurückgekehrt. Die beiden Offiziere hatten sich im August des vergangenen Jahres nach Jordanien abgesetzt. Aus Bagdad wurde am Abend gemeldet, Hussein habe seine Schwiegersöhne begnadigt. Konsequenz. Der Chef der Berliner Polizeigewerkschaft von Walsleben ist zurückgetreten. Hintergrund ist ein Verkehrsunfall, den von Walsleben wegen Trunkenheit am Steuer verursachte. Sport. Eishockey. In der deutschen Liga spielten Preußen Berlin gegen Eisbären Berlin 9:3. Wetter. In der Nacht Schneefall und stürmisch, Temperaturen -2 bis -6 Grad. Tagsüber weiterer Schneefall, Temperaturen -2 bis 0 Grad. Verkehr. A2 Dreieck Werder Richtung Hannover zwischen Brandenburg und Ciesa. Mehrere Kilometer Stau, Vorsicht bei der Annäherung. A24 Hamburg-Berlin zwischen Anschlussstelle Pritzwalk und Mayenburg im Baustellenbereich durch Arbeiten an Mittelleitplanken jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Vorsicht bei einer Annäherung, es kommt auch hier zum Stau. Stadtverkehr Berlin, Weißensee, die Straße am Wasserturm ist zwischen Berliner und Zamperstraße in beiden Richtungen wegen eines Wasserrohrbruches gesperrt. Friedrichshain auf der Landsberger Allee ist stadteinwärts in Höhe Friedensstraße die rechte Spur gesperrt. Und noch eine Glättewarnung, besonders in den Kreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fleming und Dahme-Spreewald sowie südlich der Linie Strausberg-Seelow kann es durch überfrierende Nässe stellenweise zu gefährlicher Glätte kommen. Fahrt vorsichtig, dort und auch anderswo. Die Bundesfrischenministerin Claudia N. aus B. warnt. Punk macht krank. Krank sein ist geil. Präsentiert Green Day. Green Day live in Berlin. Donnerstag, 28. März in der Arena. Präsentiert von Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, das sind doch Meldungen, die lassen das Herz höher schlagen. Der Polizeipräsident verursacht betrunken einen Verkehrsunfall. Da wird die Stadt doch gleich sympathisch und erinnert endlich wirklich mal an die 20er Jahre, als damals der Polizeipräsident noch Mitglied in irgendwelchen Ringvereinen war, so einer straßenweisen organisierten Mikromafia. Berlin boomt, wer sagt's denn? Ist nur nicht die Diebken-Variante von Boom. Tut es, Kuh tut es, ein gesundes Känguru tut es, tu, du es, sei mal verliebt. Denn Fink und Star auf dem Dach tun es, Bachforellen ohne Bach tun es, ach tu es, sei mal verliebt. Krokodil tief im Nil tut es, bitte frag mich nicht wie. Nerz mit viel Herz tut es, für die Pelzindustrie von Tetuan bis Luzern tun sie es. Und ich möchte sagen, gern tun sie's, tu du es, sei mal verliebt. Ein alter Walfisch im Tran tut es, mir sagt Leder, jeder Schwan tut es, dann tu es, sei mal verliebt. Ein Eskimo ohne Licht tut es, Fürstenmutter mit der Gicht tut es, ich tu es, ich bin verliebt. Es scheint mir, jeder Agent tut es, ob in Ost oder West, manch ein Student tut es, ohne jeden Protest. Ein jeder Goldfisch im Glas macht es, ein Betriebsausflug im Gras macht es, Spaß macht es, sei mal verliebt. Na, das singt sie doch schön, unsere Hilde, hm? Von der eben gerade einen super 6-CD-Sampler mit sämtlichen Songs und einer schwachsinnigen Coverversion, die zu spielen, ich mich weigere, erschienen ist. Tut mir leid, dass wir hier noch nicht direkt rumtelefonieren. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist Sven. Tag, Sven. Jetzt. Du, ja, blendend, du freust dich jetzt, dass du jetzt hier durch bist und wir gleich miteinander telefonieren, wa? Ich muss dich jetzt aber erstmal noch vertrösten, weil noch ist Pflichtprogramm. Allererster Punkt im Pflichtprogramm ist ihr Gespräch mit Johnny, sonst ist er beleidigt und traurig und fühlt sich von mir nicht ernst genommen. Ist ja erledigt, bin ich ja jetzt auch dankbar dafür. Der hört jetzt wieder mit Wut auf der Autobahn. Die Räder treten durch, weil er jetzt voll aufs Gaspedal getreten ist und das aber draußen ziemlich glatt ist. Aber es muss natürlich noch DDs wunderbares Hörspiel zu hören sein, das heute etwas länger geworden ist als sonst. Und natürlich der Anrufbeantworter der letzten Sendung. Gibt's da Einwände? Nö. Wunderbar, ich danke dir für diese Antwort. Vielen Dank, tschüss. Ich werde mir nochmal Mut machen lassen und sagen, dass es keine Einwände gibt. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Ja, Mensch, wählen und dann doch nicht telefonieren wollen. Und hier, wer bist du? Hallo? Liegt es an mir, liegt es an der Telekom, liegt es am Wettertag? Hallo? Ja, ich wollte nur von dir mir bestätigen lassen, dass es keinerlei Einwände gibt, dass jetzt noch nicht sofort lostelefoniert wird. Ja, eben schon mal gesagt. Bist du das schon wieder? Ja. Na, das ist aber nicht schön. Wieso denn? Dann sag nochmal, dass es keine Einwände gibt. Doch, ich habe jetzt mal eine Einwände. Nee, zack, raus. Und hier, gibt's da keine Einwände? Hallo? Was sind denn das für junge Menschen, die anrufen und dann nichts sagen? Tag, bist du in der Leitung? Kinder, hallo? Ja? Ja, wer bist denn du? Ich bin Jan. Jan, dann sag doch mal, dass du keinen Einwand hast. Nö, ich hab keinen Einwand. Super, danke ich dir sehr dafür. Und hier nochmal keinen Einwand. Hallo? Hallo? Sag mal, muss ich denn immer so brüllen? Wieso? Das macht doch keinen sympathischen Eindruck, wenn der Moderator im Studio steht und wie ein Bescheuerter mal rumbrüllt. Ach ne, du brüllst doch noch gar nicht. Na doch, also für meine Verhältnisse brüll ich schon. Ah ja? Ja, so jetzt sag mal, dass du keinen Einwand hast. Du, naja gut, dann nehme ich mal in, würde ich unterstellen, dass er keinen Einwand hatte. Hast du einen Einwand? Nein, ich habe keinen Einwand. Super, dann danke ich dir sehr dafür, dass du keinen Einwand hattest. Verabschiede mich erstmal von dir, wir telefonieren gleich weiter. Vorher müssen wir aber natürlich DD hören. Und hier kommt sein wunderbares Sprechfunkhörspiel, wie er das fast in jeder Sendung zusammen zu zaubern versteht. Ruffrequenzen offen, Sir. Hier spricht Captain Kirk von der Enterprise, Interplanetarische Föderation. Wir übermitteln Grüße und erwarten Antwort. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, du Arschloch. Happy Birthday to you. Und jetzt kommt vielleicht mal Jingle 1. Keine Panik, ihr habt nicht etwa den falschen Sender eingeschaltet. Hier ist Fritz und ich bin DD. Ich will gar nicht wissen, wer du bist, sondern ich will eigentlich erst wissen, ob du weißt, ob du eine Vorstellung hast, was autoreferenziell ist. Ja klar, aber es geht da schließlich um deine Sendung, die hier abgefeiert werden soll. Die Sendung heißt Sprechfunk. Am 7. Februar vor 4 Jahren zum allerersten Mal im Radio zu hören war. Damals noch auf Rockradio B. Beginnen wir unsere Rückschau mal mit einer echten Kult. Kultsendung, in der der legendäre Universal- und Elch-Experte Stefan Schwarz die Berliner und Brandenburger Jugend in tiefe Verunsicherung stürzte. Bald ab! Elche haben, und das wissen ganz wenige Leute... Stefan, wäre schön, wenn du jetzt die Geschichte erzählen würdest. Also, ganz wenige Leute, eigentlich nur die Lappen, wissen, jetzt ist es natürlich über den Äther hinaus, wissen, dass Elche keine Kniegelenke haben. Du, warte mal, also hast du eigentlich auch mal über die Verantwortung des Autors nachgedacht, Stefan Schwarz? Das hat er wohl nicht, der Stefan Schwarz. Stefan erhebt ja jede Menge, oder? Ja, stimmt. Die Stefans im Dom. Ich muss jedenfalls zugeben, dass ich auch reingefallen bin auf die Geschichte. Das ist fies, war? Ich meine, das ist ein bisschen herzlos. Aber es gibt auf dem Gebiet der Zoologie noch größere Versager als mich. Und jetzt hören wir uns mal einen an. Sind ehrfürchtig, zu welcher intellektuellen Leistung sich Hörer dieser Sendung mühsam in so einer Doppellutzbewegung emporschrauben können. Genau. Halt ab! Ja, hallo. Ich, Hubert. Eieiei. Hubert. Ja. Was machen denn die Kinder? Muss ich jetzt über Nashörner reden? Nicht Nashörner. Elche. Elche? Elche. Elche, nicht Nashörner. Tja, so viel erstmal zur legendären Elch-Sendung. Das war echt eine totale Scheißsendung, das wollte ich hier nur noch mal öffentlich bekunden. Fand ich aber nicht eigentlich. Und das war aber meine Schuld. Na, also wenn, dann die Schuld einiger Hörer, so. Naja, gut. Ja, man muss sich alleine mal auf der Zunge zergehen lassen, was die sich teilweise selber für Namen verpassen. Bald ab! Wer ist denn da? Ja, hier ist der Jörni Dörni. Wer ist da? Der Jörni Dörni. Kinder, ihr habt alle nur so schwachsinnige Namen. Ist da jemand mit einem ordentlichen Namen? Heißt da mal jemand Horst oder Gerd? Hier ist Sledgehammer. Und schmeiß mal Ugel raus. Gleich hier. Ist da mal ein ordentlicher Namensträger? Weiß ich nicht. Hier ist Heinz. Heinz, na das ist doch ein Name, der sich gewaschen hat. Ich bin Kirk. Namen sind Schall und Rauch. Und Sie sind Heinz. Fuck. Ja. Genau, und auf Heinz lassen wir natürlich nichts kommen hier. Also eine Zwischenfrage, weil hier ist noch viel Programm von mir zu erledigen. Nee, jetzt kommen wir mal zu einer Sendung, die nicht nur durch ihren Inhalt, sondern auch durch ihre Form Radiogeschichte schrieb. Bald ab! Ja. Hier ist der Sprechfunk. Es ist jetzt genau 6 Minuten nach Geisterstunde. Thema heute ist Albträume. Und in dieser Sendung stellte Kuttner vor allen Dingen seine Fähigkeiten als Geräuschemacher unter Beweis. Und jetzt muss ich hier eine Kameraeinblendung vorstellen, die unter Wasser stattfindet. Und zwar ist dann unter Wasser ein Kabel. Das ist defekt und da gucken so Drähte raus. Ah. Und dann plötzlich siehst du eine Figur unter Wasser. Das ist ein Mann, der will das Kabel reparieren, das defekte unter Wasser. Und es brodelt und brodelt das Wasser. Und noch ein Albtraum. Jetzt stolpert er und genau auf U-Bahn-Gleis, wo der Strom ist. Ah. Und verendet voll glühen mit Stromschlägen. So, das waren die Albträume und jetzt kommen wir mal zu den Haushaltsgeräten. Aber ein bisschen gruseliger. Haushaltsgeräte? Haushaltsgeräte ist klar und schön gruselig soll es sein und Blut muss an die Wand spritzen. Stimmt, aber bei Spinatmesser ist es ja noch relativ verständlich, aber hier, da gibt's ja aber hier die Gackelboy-Spezialisten. Genau, und wer schon lange rätselt, was ein Gackelboy ist. Nicht Gackelboy. Sag ich doch, Gackelboy. Das war eine ausgesprochen Gackelboy-verachtende Bemerkung. Also jetzt Haushaltsgeräte. Na los. Bald ab! Da habt ihr Haushaltsgeräte geschenkt gekriegt. Also irre Haushaltsgeräte. Zum Beispiel kennst du einen Gackelboy? Ja, das ist wo mit elektrischer Energie Eier gegart werden, ne? Ein grüner, dummer Eierkocher. Die Verbindung ist unterbrochen. Stellen Sie sie wieder her. Also falls heute noch jemand gibt, der anruft und sagt, wie man tiefgefrorenen Spinat zerteilt, wäre ich echt dankbar. Ist auch die Sache mit der Axt, das haben wir selber probiert. Aber das ist nicht so, das ist ein ernsthaftes Problem. Mit diesem Hilfeschrei der jungen Hörerin wurde eine echte Lawine losgetreten. Noch heute zerbrechen sich junge Menschen die Kartoffeln, um im Jargon zu bleiben, wie man tiefgefrorenen Spinat zerteilen kann. Na, wie die denn? Kann man natürlich jetzt hier nicht alle unterbringen, aber den besten und simpelsten Trick, den wollen wir noch kurz bringen. Ein toller Versprecher. Ab! Keine Grüße, erstmal die zweite Scheibe hier schmieren. erstmal, es geht nochmal. Das ist Reality Radio, wie ich's mag. Verstehst du? Mikrofon, die Leute schmieren sich ihre Stullen und Mikrofon wird erbarmungslos raufgehalten. Und trotzdem die Spinatsache, die liegt mir echt im Magen. Ja, mir ja auch. Das ist ganz einfach möglich, diese ganze Angelegenheit aufzuzahlen. Na, wie denn? Das klassische Tiefkühl-Spinatmesser. Ach. Das gibt es echt. Ist auch als solches ausgewiesen im Handel. Hat das denn möglicherweise auch so einen bezirzenden Namen wie Gackelboy? Nee. Aber in Richtung Spinat? Nee, wenn du Messer wärst, möchtest du auch nicht Gackelboy heißen. Allerdings Wunderlampe. Ja. So, nun wissen auch junge Hörer, die diese Sendung noch nicht allzu lange verfolgen, was es mit Gackelboys und Spinatmessern auf sich hat. Deine Strategie ist, die erst reden und dann denken, kann das sein? Das ist doch dein Sendekonzept. Und darauf bin ich stolz. Wir haben Funkverbindung mit einer fremden Raumstation oder Basis. Es meldet sich ein Mann namens Bela Okmix. Das Schlimmste. Sie nennen ihn dort Boss. Das Schlimmste, es ist Bela von den Ärzten. Ach du Scheiße. Halt ab! Hallo, hier ist Rott der Schreckliche von den Ärzten aus Berlin. Bist du dir ganz sicher? Ey, pass mal auf, ich habe jetzt schon die wichtigen Fragen eigentlich alle beantwortet. Im Grunde bleibt jetzt nicht mehr viel übrig für euch. Wer bist denn du? Ich bin Bela, der Böse. Bist du dir ganz sicher? Supi sicher. Ich habe mich eben jetzt selber schon als Bela B. vorgestellt. Ist jetzt ein bisschen peinlich für die Hörer. Das macht natürlich einen schlechten Eindruck. Peinlich für mich. Ja, oder für mich. Also wenn du jetzt, könntest du nicht sagen, du bist Farin Urlaub, dann könnte ich weiter Bela B. sein? Hier ist der Farin. Nur über meine Leiche. Ach, oh noch. Du meinen Namen an. Mach ich ihn jetzt. Hunderratz. Kinder. Ihr seid aber gut drauf. Wie war das Wasser so? Schürf. Ja, muss man wohl mal erklärend hinzufügen, dass die Ärzte vor diesem Interview, das keins war, geduscht haben und offensichtlich zu heiß. Hast du eine Frage an mich? Ja, jetzt der gut? Ja, ich bin total super gut drauf. Ja, das ist prima. Und ich weiß, dass sie auch alle verliebt in mich sind. Ja, schön. Und mir jetzt total toll. Ja, jetzt hören wir mal, wie versaut die Ärzte eigentlich sind, Kuttner. Halt ab! Ey, liebe Ärzte, jetzt machen wir hier nicht einen Tittensender aus Fritz, ja? Könnt ihr nicht versuchen, bei ein paar so anständige Sachen zu sagen? Fritz heißt der. Ich dachte, das Radio ficken. Sorry. Ja, wer bist denn du da? Ich bin der Farin, wie gesagt. Nein, du da nicht. Ach so. Psst, jetzt wird hier der Telefonmensch angesprochen. Wer bist denn du? Hier ist Rott der Schreckliche und ich frag dich, hast du heute schon gefickt? Genau, pass mal auf, steht da noch nicht alle zusammen. Ich kann ja komm nicht her, gleichzeitig dastehen und sämtliche BHs auf die Bühne werfen, damit ihr Erfolgserlebnisse habt und den ganzen Tag rumficken, ja? Eins geht ja nur. Komm raus, du Sau. So, jetzt hätten wir gerne den Radiohörer. Also ja, den na, der ist ja schon drinne. Ja, ich bitte, unterhaltet euch, macht doch euer Ding da. So, das war die für meine Begriffe selbst die Montage einer jungen Berliner Musikgruppe. Ja, richtig. Übrigens stößte deine Musikauswahl gerade bei der jungen Hörerschaft nicht immer auf ungeteilte Zustimmung. Wenn Sie Kritik an mir üben wollen, dann tun Sie es bitte laut. Also ich will jetzt gar keine Kritik üben, sondern mal auf den pädagogischen Aspekt. Dass bist du eine Pädagogin? Also ich bin weder Pädagogin. Bist du überhaupt weiblich? Genau, können wir jetzt mal weitermachen hier? Ja. Also die junge Hörerschaft stößt sich ja oft an deinem Musikgeschmack. Ja, wie die Jugend so ist. Genau, und darum muss man den Leuten mal klar machen, dass es nicht nur Marusha und Take That gibt. Und dass es durch die Techno-Generation überhaupt noch gar nicht entdeckt auch ist. Außerhalb von Roadshow und Rave Satellite Musik existiert. Kann man jetzt nur sagen, liebe junge Techno-Freaks. Halt! Olle und Göster, was ist doch Wunder, ist das nicht, Smörebröt möchte man da sagen, in bezaubernder Art und Weise Schwedisch. Jussi Björling singt mit seinen Geschwistern Olle und Göster das wunderschöne Lied Sommerglättke. Wenn ich das jetzt noch ins Englische, wie hier im Plattencover mir vorliegt, übersetzen darf, heißt es Summerjoy. Sommerglättke mit Jussi Olle und Göster Björling. Das war die hervorragende Anmoderation und jetzt folgt der pädagogische Teil in Form der Absage. So, liebe junge Menschen, ich weiß, es ist keine, aber ich wünschte, Jussi Björling wäre eine Alternative zu dem ewigen, nicht abbrechen wollenden Kopfkiller-Gebrülle, wo man immer so mit erhobenem Zeigefingerchen dann im Saale stehen muss. Es ist keine Alternative, aber ich werde nicht ablassen, das als Alternative doch immer wieder anzupreisen und zu predigen und Kopfkiller zu trinken. Nee, so. So, das war's jetzt auch mit dem Rückblick auf 4 Jahre Sprechfunk. Gott sei Dank. Wieso? Und also insofern, weil das jetzt scheiß autoreferenziell wird, weil es natürlich nichts Ekleres gibt, als wenn Leute im Radio über ihre Radiosendung reden. Naja, in diesem Sinne, einen haben wir noch und der wird nicht kommentiert. Sag ruhig, dass du mich verachtest. Halt ab! Könntest du mir noch einen Gefallen tun? Ja. Und dann zum Schluss vielleicht noch mal sagen, Kuttner, du bist einer der wenigen? Okay. Kuttner, du bist einer der wenigen Moderatoren. Mensch, ach, scheiß, komm, lass sein, du begreifst es nie. Nein, Moment, ich wollte jetzt nicht Ostler, ich wollte nur, Nee, einer der wenigen. Ich hab dir doch vorhin deutlich erklärt. Was hast du denn über studiert eigentlich? Der Versuch. Was ich studiert habe? Ja. Willst du wirklich jetzt mal wissen, ja? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Ich glaube auch nicht. Wir lassen es sein, ich zieh die Frage zurück. Okay. Wenn euer Ehren nicht stattfindet. Darf ich jetzt aber noch mal ansetzen? Na, mal sehen, aber ich bin ja jetzt gespannt. Ich mache eine Pause und du musst es hinten raus ohne Pause machen, ja, damit es wirkt. Das heißt für dann Dramaturgie, also, Ästhetik, so, tari-tara, ja? Ich habe das falsche wahrscheinlich studiert dafür, ja? Ja, ich merke schon. Gut, also, Kuttner, du bist einer der wenigen. Danke. War gut, ja? Tschüss. Tschüss. Kinder, ich bin gerührt. Das war ein Zusammenschnitt von 4 Jahren Sprechfunk, absolviert von DD, dem ich an der Stelle herzlich danken möchte. Getrennt durch eine kleine Musik, die ich jetzt für Johnny spiele, hören wir dann gleich den halbautomatischen Anrufbeantworter der letzten Sendung. Band ab! Da stellt sich bei mir gleich die Frage ein, ob Johnny mich damit meint. Eine gute Nacht, liebe Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer. Ein weiterer Dienstagabend, an dem die Stimme der Spezies Kuttner durch den Äther schwirrt. Wir wollen dieses gar lustige Glühwürmchen bei seinen Balztänzen empirisch erfassen und wenn uns das Glück hold ist, bis 1 Uhr nachts mit einer Nadel an unserem Radioempfänger festpinnen. Doch nun zu einigen Morphen unserer eigenen Art, die wieder mit geradezu hartnäckigem Kraftaufwand und Herzensgut zu beweisen versuchen, dass sie vollkommen hohl sind unter ihrem manchmal doch sehr amüsanten Äußeren. Nun habe ich mir den Mund fusselig und Ihnen wässrig geredet und heiße Sie willkommen beim Tanz um den Telefonapparat. Weil deine Seele brennt, Telefon. Das Telefon. Da wollte ich mal fragen, heißt es gewinkt oder gewunken? Kuttner, ich find dich einfach, das wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Smile and say, auf dem Schinkerammerwiesen, Herr Günger, was halten Sie von der Sexiest Answering Machine? Her milleti de bizden kimse eksik görmüyoruz, kimse de büyük görmüyoruz. Herkese hoş görüyoruz. Bütün milletlerle birlikte sevgi, barış içerisinde yaşamayı istiyoruz. Ve bütün meselelerimizi gündeme getirerek buradaki insanlarımızla birlikte olmayı istiyoruz. Hallo Kuttner, hier ist der Clemens und ich wollte erzählen von meiner Narbe. Antje, Telefon! Tut mir leid, später vielleicht nochmal irgendwie. Ja, hallo, hier ist Andreas, ich wollte erzählen, ich habe eine Narbe am Finger. Und da habe ich mein Glas zerdrückt, weil jemand Scheiße erzählt hat. Ja, und hier ist nochmal der Uwe. Ich war vorhin das mit der Narbe am Hals. Ich wollte mal sagen, ich habe auch noch eine Narbe am Penis. Ich habe nämlich keine Vorhaut mehr. Und mich wundert, dass überhaupt keine Typen anrufen, die dasselbe Schicksal haben. Denn da könnte man eigentlich noch eine ganze Menge zusagen, ne? Ja, hallo, hier ist der Götz Butzel. Hallo, Kuttner. Ja, ich bin Gerda und rufe aus Dessau an. Ich höre seit 3 Wochen ungefähr Fritz und die Sendung mit Kuttner. Und ich möchte gerne mal wissen, ob man die Sendung auch im Fernsehen sehen kann, wie vor Weihnachten. Ja, hi, ist Detlef. Hallo, ja, ich habe etwas zu sagen zu dem Thema, dass ich eine Narbe habe, und zwar mitten durchs Herz seit 10 Jahren, weil ich ziemlich Scheiße gebaut habe und dadurch alles kaputt gemacht habe. Thomas Roth lebt! Ja, hallo, hier ist die Polly mal wieder aus Dresden und ja, ich wollte sagen, dass ich habe eine Narbe auf der Stirn und irgendwie beschäftigt mich gerade, ob die Kollision mit der Kletterstange, also wo ich mich da böse gestoßen habe, ob die irgendwie eine Auswirkung hatte auf meine Entwicklung, dann auf meine spätere. Narben? Garben? Farben. Ja, ich möchte den Herrn Kuttner nochmal daran erinnern, dass er am 15.02.1996 einen Hochzeitstermin hat, den er vor ziemlich genau 3 Jahren im Sprechfunk an einem Dienstag festlegte. Und ich möchte ihm alles Gute dazu wünschen und ich hoffe, dass er ihn einhält. Jürgen Kuttner. Du hast mein Leben zerstört. Nur du bist schuld daran, dass aus uns nichts werden kann. Jürgen Kuttner, du hast mein Leben zerstört. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich bin eine Maschine. Don't give me your problems! Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg. Was heißt denn hier Maschine? Soll ich mich jetzt hier eher automatisch sprechen oder was? Das will mir nicht gelingen. Wir telefonieren gleich los. Ich sage nur stichwortartig zu Thema, dass ihr euch ungefähr einschießen könnt drauf. Es geht um eine Sendung, die ich nicht lange vor mir hergeschoben habe. Die Idee hatte ich vor 3 Jahren und habe sie so ja jemandem anders verraten und will sie jetzt endlich machen. Und das Thema lautet... Und genau am Thema ist die bisherige Durchführung dieses Themas der Sendung gescheitert. Das Thema lautet Vergesslichkeit. Und strafe mich lügen, wer will. Ich schwöre bei meinem Leben an dieser Stelle hoch ehrlich, ich habe dieses wunderbare Thema, das mir sehr am Herzen liegt, immer wieder vergessen. Und ihr habt jetzt Zeit zu überlegen. Die Telefonnummer hier ist 74 81 110 in Potsdam. 74 81 110. Potsdam hat die Vorwahl 0331. Und inzwischen lassen wir den Arne, den netten Trommler von Tokotronic, ein bisschen eine Sache singen, die ich selber auch ganz gerne singen würde. Und wem ich sein Leben zerstört habe, da freue ich mich auch drüber. Voll debile Ansage. Du fragst nach Geschichten und alles von Anfang an. Ich weiß nichts über meine Geschichte, dass sie heute begann. Du fragst und es wäre sicher interessant, meine Kindheit und alles, so wie ich es fand. Zank, der Tokotronic-Trommler und Sympathling, wie er kaum zu übertreffen ist, sang hier ein Lied, das wahrscheinlich, lasst mich als Politiker reden, ein Stück weit an mich geredet war. Ich frage nach Geschichten, ich frage an dieser Stelle nach Vergesslichkeitsgeschichten. Tag, hallo? Oh, das war super, Hallöchen. Aber volle Pulle, gleich ja. In der Sendung, jetzt wird aber zügig lostelefoniert. Eine Stunde ist vergangen. Die zu 80% aus meinem Geschwätz nur bestand. Ja, und Johnny. Und Johnny. Ja. Und DD und halbautomatischem Anrufbeantworter und hin und wieder eine schicke Musik. Ja, und jetzt ist Alex dabei. Und jetzt ist Alex dabei, die berühmte Fernsehsendung. Genau. So, ja. Alex. Vergesslichkeit. Ja, Vergesslichkeit ist das Thema heute. Bist du denn eher vergesslich? Ja, schon, ja. Oder unvergesslich? Auch. Nee, unvergesslich will ich ja sein, lieber. Wollen wir uns jetzt so teilen, du bist vergesslich, ich bin unvergesslich? Ist okay. Okay. Ja. Nee, also du fängst also damit schon an, dass ich manchmal vergesse, was ich sagen wollte. Das, also, das wäre natürlich extrem ungünstig, wenn das jetzt genau die Situation wäre. Momentan nicht, aber passiert mir so beim Mittagessen zum Beispiel. Aber was will man denn beim Mittagessen sagen? Da sollte man ja doch sowieso den Mund mit dem Kauen beschäftigen. Du weißt, jeder Bissen will 32 Mal gekaut sein. Mindest. Um ordentlich vorbereitet dann im Magen zu landen, ja, und den nicht überzustrapazieren. Auf dass er allzu viel Blut aus mir Hirn absaugt. Ja. Und man völlig tump am Mittagstisch dasitzt wie ein Wiederkäuer. Gut, werde ich mir merken. Aber, Das musst du dir doch ja nicht merken, das weißt du doch. Du hast doch eben sogar gleich noch mindestens eingeworfen, als ich ja 32 gesagt habe. Ich meine ja auch, ich versuch's mir zu merken. Ach so, ich dachte, du wirst es überhaupt unvergesslich. Auch. Nee, jetzt reden wir irgendwie aneinander vorbei. Gut, du ja an mir, du an mir, du an mir. Ach, ja, klar. Ich gehe schon immer auf den Menschen ein, der anruft. Ja. Ja, manchmal so sehr, dass er nicht zu Worte kommt. Mhm. Nee, was ich meine, also in meinem Alter ist das schon ziemlich bedenklich. Wie alt bist denn du? 18. Ja. Ja, und wenn da die Alzheimer schon einsetzt in diesem Stadium, dann denke ich doch schon, wie soll das erst mit 80 enden, ne? Ach, das ist alles eine Frage des Willens. Ich war mit 12 schon viel vergesslicher, als du jetzt mit 18 erst bist und habe mich dann aber einfach konzentriert und zusammengerissen. Tatsächlich? Ja. Und habe dir mir immer gesagt, guck mal, jetzt erinner dich doch mal. Und dann... Ja. Habe ich ja noch ein bisschen Hoffnung. Ja. Jo. Ansonsten hilft ja auch bei Vergesslichkeit ruhig, wenn man einfach so tut, als ob man es nicht vergessen hätte. Und immer ja sagt, bis ein Stichwort kommt und man sich dann vielleicht doch erinnert. Ja, oder hast du eine andere Erinnerungsstrategie oder gibst du das voll gleich zu? Naja, ich komme dann also erstmal mit so einem, also so ein bisschen überbrücken. Ja, das ist dann ein Anfang. Und dann ja kann man leicht ein bisschen Sicherheit vortäuschend dann als nächstes ja sagen. Ja, oder den nächsten Bissen reinschiebt, wenn man gerade beim Essen ist. Bissen reinschieben und dann nicken ist auch gut. Nicken, ja. So unverbindlich, ein bisschen unbestimmt nicken, so mit dem Kopf wackeln vielleicht. Und freundlich grinsen. Ja. Ja. Ja, und das liegt mir auch sehr. Und damit kann man ja schon eine gewisse Zeit überbrücken. Damit kann man schon eine ganze Weile überbrücken. Ja. Und dann hat man es vielleicht raus. Was vergisst du denn immer so beim Mittagessen? Oder was würdest du denn, jetzt sag nicht, dass du es vergessen hast, was würdest du denn gerne sagen beim Mittagessen, was dir so in aller, was gibt es denn überhaupt für Sachen zu sagen beim Mittagessen? Naja, was man erlebt hat. So. Ja, aber gut, aber da ist ja noch nicht, da ist ja kaum eine Situation, in der man der Vergesslichkeit überführt werden könnte. Man kann auch immer sagen, ach, nix weiter, war nichts. Ja, naja. So, oder normal. Halt Sachen, die jetzt im Unterbewusstsein drin sind, aber halt nicht so wichtig sind, dass sie jetzt irgendwie im Langzeitgedächtnis gespeichert werden würden, um dann am Mittagstisch preisgegeben zu werden. Wo steht denn dein Mittagstisch immer in aller Regel? In der elterlichen Küche? Ja. Oder im Gymnasium? Nee, um Gottes Willen. Nee, oder in der Schlosserei? Alex, hol noch mal ein paar Bier. Noch weniger. Also dann schon eher zu Hause. Ah, oder Polizeischule? Auch nicht, nee. Auch nicht. Ja, oh, das war jetzt verfänglich. Alex, hol noch mal ein paar Bier und Polizeischule, das nach der letzten Nachrichtenmeldung. Ja. Nee, also steht zu Hause bei mir. Also du vergisst immer völlig unwesentliche Sachen, die du vielleicht erzählen wolltest. Ja, ich meine, dass sie unwesentlich sind. Vielleicht waren sie ja nicht so unwesentlich, aber ich kann mich ja nicht mehr dran erinnern. Ach so. Und wer fragt dich denn da immer aus? Deine Eltern dann? Na, Mutti. Mutti? Ja. Na, da kann man dann mal kontern und sagen, ach, schmeckt aber wieder gut, Mutti. Dann vergisst die gleich ihre Frage. Ja. Und ist so das von der Dankbarkeit ihres Sohnes beeindruckt. Dass ihr dann auch langsam die Tränen ins Auge rollen. Ey, da hast du jetzt aber drei kostenlose und unschätzbar wertvolle Tipps, glaube ich, jetzt von mir auf ruckzuck gekriegt. Ja. Im Grunde ist mein Tippreservoir damit erschöpft. Wer jetzt anruft, soll nicht auf Zuspruch rechnen. Richtig. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Du, warte mal. Ja? Du hattest noch eine Sendung, die hattest du auch vergessen. Und zwar über Krankheiten. Über Krankheiten? Nee, ich habe mal eine Sendung über schicke Krankheiten gemacht. Ja? Ja, die habe ich gemacht. Das hab ich nicht vergessen. Mensch. Also da habe ich ihn gerade wieder nicht zugehört. Siehst du? Und du hättest so eine schöne Krankheit. Mit Sicherheit. Ja? Ja. Das war ja eher so eine Sendung mit Krankheiten wie so, ich nehme mir mal meine Grippe, also eher so leichtere Krankheiten, so die Cocktails unter den Krankheiten, ja also nicht die vollen Hämmer. Ja. Gut, ich danke dir für deinen Anruf, tschüss. Noch. Von wegen, ich bin verässlich, wer bist denn du? Hallo, wer bist denn du? Adrienne, Tag, Adrienne. Ja. An den Namen kannst du dich aber erinnern. Ike? Das ist ja schön. Ja, weißt du jetzt, wo du überhaupt anrufst? Bist du klar, bei Kuttner. Bist du eher vergesslich? Furchtbar. Wirklich? Also ich wollte eigentlich ins Bettchen, aber als ich das Thema gehört habe, also das ist jetzt einfach meine Pflicht anzurufen. Ne? Ach, wunderbar. Da keimt in dir doch so ein preußisches Zweiglein von Pflichtgefühl. Ja. Ja, von wo aus rufst du an? Aus Brandenburg. Aus Brandenburg. Eine Preußin wie aus dem Bilderbuch, wie der Landesherr sie sich wünscht. Nein, das weiß ich nicht. Und ich nehme an, um deinen Arbeitsethos ist es auch ordentlich bestellt. Momentan nicht. Sonntags immer in die Kirche und wenn Wahl ist, SPD. Oh, scheiße, voll durchschaut. Voll durchschaut, eine Preußin aus gutem rotem Adlerholz. Ja. Adrienne, du bist schwer vergesslich und gibt es aber manchmal dann auch extrem peinliche Situationen. Sicher, es, sicher, ja, du merkst, worauf ich hinaus will. Darf ich mal eine Jute beisteuern? Ja. Also so mit einer der besten, was heißt der besten, also mit der blödesten Geschichten war, wir waren mal paddeln, so die Havel lang runter, in, also mit dem Auto nach Kratzeburg gefahren, Auto stehen lassen und dann nach die Ratzeburg? Havel... Kratzeburg. Kratzeburg, wo ist denn Kratzeburg? So, Havelquelle? Das ist also ein bisschen östlich von der Müritz. Ach, da ist da entspringt die Havel. Da entspringt die Havel. Und da lustig mir Plätscher. Genau. Wunderbar. Und wird auch gleich auf Flaschen gezogen, nehme ich an, weil Havelquelle klingt ja fast so wie ein stilles Wasser. Habe ich noch nicht getrunken. Nee, aber... ich auch noch nicht. Gut, und da sind wir also losgepaddelt, Auto da stehen lassen und sind dann fleißig durch Mecklenburg gepaddelt bis nach Fürstenberg runter, so kreuzt die quer. Und wir haben dann das Boot und Zelt in Fürstenberg stehen lassen und sind dann in einer aufwendigen Zugtour nach Kratzeburg, um das Auto zu holen. Das war so, ich glaube, 2 Stunden Zugfahrt. Das war der einzige Zug am Tag, der durchfuhr von Fürstenberg nach Kratzeburg. Ja, und nachdem wir dann nach 3 Stunden da vor unserem Auto standen, hatte ich die Autoschlüssel vergessen in Fürstenberg. Das war ziemlich scheiße. Wunderbar. Und wie ging es dann weiter? Ja, es war heiß. Heiß? Na, ist aber immer noch besser als kalt, oder? Naja, unter Umständen, also... Ach ja, und die heiß begehrten Erfrischungstücher lagen sicher im wohlverschlossenen Auto. Nee. Ja gut, okay, jedenfalls war Gott sei Dank eine Fernverkehrsstraße in der Nähe. Allerdings mussten wir dann auch jetzt mal eine Weile laufen. Und von da aus haben wir dann irgendwie versucht, nach Fürstenberg zu trampen. Was wir auch in, naja, so in 1,5 Stunden geschafft haben. Dann also wieder zum Zeltplatz laufen, Autoschlüssel holen, wieder zum Bahnhof. Und dann der nächste Zug, der fuhr dann so mit 2 Stunden Aufenthalt in, was ist das, ich glaube, Neustrelitz oder so. Jedenfalls hatten wir dann da wieder 2 Stunden Aufenthalt, bis wir dann weiter nach Kratzenburg gekommen sind und dann zum zweiten Mal vom Auto standen. Und dann sind wir Gott sei Dank reingekommen ins Auto. Aber das war schon ziemlich blöd. Und das hat euch beim ersten Mal vorm Auto stehen nicht in den Fingern gejuckt, den Wagen vielleicht zu erbrechen und kurz zu schließen? Naja, dann ist das Auto aber am Arsch, das wäre auch nicht so gut gewesen. Ach so. Ansonsten, ich habe ja die Frage jetzt auch nur wegen des wunderbaren doppeldeutigen Verbs erbrechen gestellt. Was ich ja versucht habe, auch in aller Doppeldeutigkeit hier zu artikulieren. Ja, es war zum Kotzen, ja. Wunderbar. Adrienne, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Bitte. Tschüss. Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo. Oh, jetzt hebe ich aber nicht nach. Ich lasse mich ja hier nicht vorführen. Hallo. Jetzt, ich glaube, ich gebe doch nach, ehe ich mich hier vorführen lasse. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Verena. Tag, Verena. Guten Abend. Guten Abend. Du leidest ja nur unter extremer Vergesslichkeit. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Nee? Nee, überhaupt nicht. Und hast du eine Erklärung dafür? Das ist doch nicht normal. Wieso ist das nicht normal? Da müsste man ja vielleicht doch mal einen Neurologen aufsuchen. Neurologen? Ja, na, aber vergessen ist doch lebenswichtig. Wenn man sich immer an alles erinnert und jetzt bloß mal in Erinnerung sucht, da verläuft man sich doch im Wald seiner eigenen Erinnerung und findet nie wieder raus und muss auf ewig vom Geist her, sagen wir mal, 9-jährig bleiben. Wie alt bist denn du jetzt? 50. Ja, siehst du, denk immer schön nach vorne, wenn du nicht vergesslich bist, Verena. Mhm. Jetzt habe ich doch noch einen 4. Tipp aus meiner Kiste rausgekramt. Prima, da danke ich dir sehr. Ja, wunderbar. Wünschst du dir nicht manchmal ordentlich vergesslich zu sein und all das Leid und die Schmerzen, die dir zugefügt wurden, zu vergessen zu können? Also, weißt du, so viel Leid und Schmerzen sind es eigentlich nicht. Nee? Nee, eigentlich. Aber Verena, der Gedanke, dass vielleicht noch viel Leid und Schmerz auf dich zukommen macht, bereitet der dir nicht jetzt schon Pein? Überhaupt nicht. Warum nicht? Wieso? Siehst du den jetzt... Siehst du denn nicht, was noch kommt? Na, Schmerz und Pein und Leid. Doch, glaub mir, der 5. Nein, ich glaub dir nicht. Kommt, wenn man 15 ist. Und sag mal, wenn du älter als 35 werden willst, ja? Die Absicht hast du nämlich an, die feste Absicht hast du, älter als 35 zu werden. Doch, ich glaube schon, ja. Aber Verena, da wird dir noch Leid und Schmerz und Pein zugefügt werden. Glaub einem erfahrenen alten Mann, der gebrochen hier im Studio sitzt. Gebrochen. Wieso gebrochen? Wieso nicht gebrochen? Man kann ja nicht immer hier nur den juvenilen, fröhlichen Moderator abgeben. Warum eigentlich nicht? Ist doch viel schöner. Nee, ich schiebe gewissermaßen so einen alten Kinderwagen vollgepackt mit meinen Sorgen und meiner Mühsal vor mir her. Und da ich selber größer bin als ein alter Kinderwagen, laufe ich natürlich notgedrungenerweise relativ gebückt. Merkst du, du hast irgendwie... Den Blick gerichtet auf Leid und Elend dieser Welt. So, Verena. Und das kommt auch alles noch auf dich zu, den Kinderwagen. Ja, ich merke, du hast da schon viel durchgemacht. Ja. Du hast dich wirklich schon richtig alt und grau an. Na heut, ey. Ich sag dir mal, einfach nimm doch bloß mal 30 mal 350 Tage. So viel heutes. Und dabei habe ich noch beschissen jetzt. Beschissen, ja. 10.000. Bestimmt 10, nochmal 30, 10.000. 30 mal 365 dazu. Nee, das ist jetzt ein bisschen fett. Verena, sag mal, hältst du mich jetzt echt für einen Greis? Naja, doch, also wie du jetzt klingst. Dessen Haupthaar so von weißem Schimmel überzogen ist? Wieso nicht? Wieso? Klingt über meine Stimme jetzt so, jetzt wäre ich ja völlig jetzt fange ich ja an zu eifern und mich selbst zu verteidigen. Klingt meine Stimme derart gebrochen und brüchig? Naja, es geht. Okay. Nach jungem Tatmenschen? Wie bitte? Klingt die nicht nach jungem Tatmenschen? Ja, doch, jetzt. Nach jemandem, wenn das jetzt ein Theater wäre, wo man wüsste, wenn er den jungen Liebhaber gibt, dann Kuttner? Unbedingt. Danke. Bitte. Und du darfst Julia spielen. Was darf ich spielen? Julia. Oh, schön. Ja? Ja. Aber? Wünsch mir nichts Sehnlicher. Aber du weißt, es kommt noch viel Leid und Plackerei und Mühsal auf dich zu. Und du wirst es nicht vergessen können. Und ich hoffe, ich habe dich damit jetzt schon, weil deine Stimme so ungebrochen optimistisch klingt, in ein bisschen Nachdenklichkeit getrieben. Ja, ganz so. Ich kann jetzt richtig nachdenklich ins Bett gehen. Ey, Verena, du klingst überhaupt gar nicht nachdenklich. Ja. Sondern du denkst so, wie wenn du denkst, lass den quatschen, ist doch in Ordnung. Ist nicht in Ordnung. Ich gehe schon davon aus, dass man zuhört und versucht, so leichte Klapse auf dem zukünftigen Lebensweg gerichteten Hinterkopf zu verteilen. Mann, ja, das sind auch manchmal Sätze. Verena! Ich habe schon wieder nicht zugehört. Wie bitte? Wer bist denn du überhaupt? Ich bin immer noch Verena. Oder Julia. Weiß ich nicht. Verena, dann danke ich dir für deinen ausgesprochen extrem jugendlichen Anruf. Extrem jugendlich? Ja, der vom Gespräch ja so eine Art Frischzellen. Was ist denn extrem jugendlich? Extrem jugendlich ist ungebrochen, nach vorne blickend, das Glück erwartend und sich sicher sein, dass alles immer nur gut werden wird. Nee, das wird ja sicherlich nicht alles gut werden. Da kommt viel Leid und Plackerei und Mühsal wird auf dich herabprasseln. Prasseln. Ja, Verena, und deine zierlichen Schultern werden zusammenfallen unter der Prasselei. Wieso wünschst du mir das? Wünsche ich dir ja nicht. Ich versuche dir nur ein Bewusstsein dafür zu verschaffen, auf dass du in der Lage bist, deine Schultern dann doch zu straffen und dem Hagelregen von Mühsal und Elend zu widerstehen. Wie kann einem denn so viel Scheiße in so einer kurzen Zeit Das ist überhaupt Zeit gar nicht einfallen. Scheiße in kurzer Zeit eingefallen, sondern das ist einfach mein missionarischer Eifer, Was ist denn das? Missionarisch ja? ist versuchen, die Menschen zu bekehren. Ich habe gewissermaßen, ohne dass ich jetzt mich selber als, sagen wir mal, Pfarrer sehen würde, sondern eher als Aufklärer, habe ich doch in gewisser Weise heidnisches junges Volk vor mir, das bekehrt werden muss. Ah ja. Zum Guten, aber durchs Schlechte hindurch, zum Guten. Hm. Durch Nacht zum Licht. Ja. Verena, bist du wenigstens ein bisschen, würde mir jetzt sehr schmeicheln, wenn du zugeben würdest, ein bisschen leicht verunsichert? Nö, ach. Gibt Schlimmeres. Verena, Ena muss verunsichert sein. Ich bin es. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, gut. Tschüss. Gute Nacht. Hier noch. Und Kuttner, warte mal bitte kurz. Ja? Und zwar immer schön Frösi, ne? Ja, danke. Ja. Richtig. Du hast zugehört. Wunderbar. Freut mich sehr. Verena, ich gebe dir noch ein Lied deiner Generation mit auf den Weg. Ja, gute Nacht. Tschüss. Hör schön zu. Du bist gemeint. Manchmal auch mit kleinen süßen Bonbon-Brigade-Paten. unsere Paten, Bonbon-Elektroautomaten. Wir übernahmen dann die Rolle der strengen Qualitätskontrolle. Ja, Verena, ich hoffe, du hast zugehört und dir deinen Teil wenigstens aus diesem Lied mitgenommen, wenn mein Gespräch schon nicht dazu geeignet war, dich zu versichern oder zu verunsichern. Hier wird weiter telefoniert, immer noch unter 74 81 110. Die Leitungen sind besetzt. Wer eine Alternative sucht, hier ist sie zu finden. Die Alternative lautet The Most Sexiest Answering, an Anführungsstriche, Anführung, The Most Sexiest Ausführung Answering Machine of Anführung Babelsberg Nord Ausführung. Und der halbautomatische Anrufbeantworter nimmt eure Anrufe, eure Kurzgeschichten, eure Bemerkungen zum Thema Vergesslichkeit unter der Telefonnummer 0331 721 39 32 0331 721 39 32 entgegen. Ich nehme eure Anrufe direkt entgegen unter der 74 81 110. Wie in diesem Fall zum Beispiel. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend, gute Nacht. Wer bist denn du? Ich bin Daniela. Daniela. Ja. Tag, Daniela. Ach, guten Tag. Bist du denn jetzt eher vergesslich oder nicht? Nicht vergesslich. Nicht vergesslich. Ja. Aber bist jemand, der sich gerade, weil er nicht vergesslich ist, alle Vergesslichen verachtet und die immer hänselt und schuhriegelt? Nö. Und leidet unter der Vergesslichkeit anderer? Ja, unter anderem. Na, siehste. Welches ist denn der übelste Vergesser in deiner näheren Umgebung? Welchen? Du? Ich? Ja. Bin ich deine nähere Umgebung? Das schmeichelt mir sehr. Ja. Aha. Und habe ich jetzt schon mal was vergessen? Ja. Ah ja. Ja. Gut, Daniela, dann war das, glaube ich, jetzt ein großartiges kurzes Gespräch zum Thema und ich danke dir sehr dafür. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tja, wenn man mal, ich meine, das ist, nehmt euch ein Beispiel dran, man kann ganz in knappen Worten, zack, zentral, direkt drauf zumarschieren, zur Sache kommen und dann dauert ein Gespräch unbedingt gar nicht so lange, wie es vielleicht dauern würde, wenn man nicht zur Sache käme. Ich will nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter ansagen. 0331 für Potsdam, 721 39 32. Der zeichnet eure Anrufe zum Thema Vergesslichkeit auf Band auf und wir können sie dann am Beginn der nächsten Sendung in der nächsten Woche gemeinsam hören und unsere Freude daran haben. Tag, wer bist denn du? Ach ja, Klaus. Klaus, jetzt spiel hier nicht so aus, bitte. Nee, ich bin ja wirklich vergesslich, sehr vergesslich. Ja? Ja, ja. Und was vergisst du so am liebsten? Ah, die üblichen Dinge, Handschuhe, Schlüssel, Portemonnaie, Brieftaschen. Ach so, was, deine Vergesslichkeit ist eher eine Liegenlassenheit. Ich vergesse auch Termine. Die kann man schlecht liegen lassen, es sei denn, die stehen im Kalender, aber ich vergesse die auch einzutragen. Stimmt, aber ich habe nur deswegen gesagt, weil deine Aufzählung jetzt eher so strukturiert war, dass es alles Sachen waren, die du vergisst und die man ja eigentlich dann liegen lässt. Überwiegend. Ja. Aber nicht ausschließlich. Ja, und gibt es denn da auch, sagen wir mal, richtige vielleicht Situationen, an die du dich sehr ungern erinnerst, die sich aber dir so tief eingebrannt haben, dass all die Vergesslichkeit, die du zur Verfügung hast, nicht ausreicht, sie vergessen zu machen? Ja, es gibt, und da habe ich mal ungefähr 2 Stunden mein Auto gesucht. Ich wusste echt nicht, wo ich es geparkt habe. Aber es lag wahrscheinlich auch an dem Zustand, in dem ich da war. Also es ist jetzt irgendwie eine nicht alltägliche Vergesslichkeit. Bist du der Polizeipräsident? Garantiert nicht. Bist du nicht? Nee. Aber hallo? Warst du da beim Abstellen in dem Zustand oder beim Suchen? Wobei betet es nicht. Der außergewöhnliche Zustand war beim Abstellen. Mein Lieber. Was sollen denn jetzt die jungen Leute, die hier unerfahren, noch ohne jeglichen Führerschein in der Hand vor dem Radio sitzen, für einen Eindruck gewinnen von Führerschein ausgestatteten Anrufern des Sprechfunks? Einen außerordentlich ungünstigen, sag ich dir. Naja, dass außergewöhnliche Zustände zur Vergesslichkeit führen. Ja. Ja. Und dass man sie darum meiden sollte. Ja. Außer wenn man vielleicht Kummer und Herzeleid vergessen will. Ja, kommt drauf an. Ja, wartet so eine Situation, in der du in Kummer und Herzeleid, durch Kummer und Herzeleid völlig verwirrt dein Auto irgendwo abgestellt hast, dass du es nicht wiederfinden konntest? Ach nee, die war eher freudig erregt, ja. Ach, freudig erregt, einfach so rübevoll gehauen. Ja, das war einfach eine gute Woche und gute Freunde. Ja, und dann bringt man eine gute Woche auch schön so zu Ende. Ich konnte mich auch nicht mehr erinnern, mit wem ich da war. Das wird auch wieder Herbst, ja. Ja, aber das ist ja eher das Thema Filmriss. Ein paar ja, das ist eine gute Sache. Wo ist die Grenze? Vergesslichkeit des Filmriss. Ja, die Grenze ist ungefähr, sagen wir mal, 12 Bier hoch. Ja, bis dran ist es Vergesslichkeit, dahinter ist es Filmriss. Da vergesse ich mich dann selbst, dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Gut, ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Hallo? Hallo? Oh ja, hallo. Oh ja. Na, haben wir aber völlig vergessen, dass wir angerufen haben, ne? Genau, ich habe den Hörer hier hingelegt und dachte, wo ist er denn? Genau. Ehrlich? Vergessen, ja, nee, ehrlich. Bist du Brillenträgerin? Nee. Der erinnert mich volle Pulle an meine Oma, die Brille auf der Nase dieselbe immer suchte und mich dann anstachelte. Und ich so diensteifrig und schusselig, ich hab's dann ohne mitgekriegt. Wie ein Bekloppter gesucht. Gut, der Telefonhörer. Ja, der Telefonhörer. Na, dann bin ich aber froh, dass du ihn wiedergefunden hast. Ja, ich wollte eigentlich nur sowas Belangloses erzählen. Ich nehme an, zum Thema Vergesslichkeit? Ja. Wunderbar. Genau. Ja, also ich erzähl's. Aber es muss wirklich völlig belanglos sein. Ja. Sonst bin ich enttäuscht. Also völlig. Also wenn ich manchmal... Warte mal, hast du denn dann zum Vergleich vielleicht auch noch eine belangvolle Geschichte, dass man die mal richtig gegeneinander stellen könnte und dass der Zuhörer sich ein Bild machen könnte? Wie sieht eine belanglose Geschichte aus? Wie sieht eine belangvolle aus? Also belangvoll, sagen wir mal, wenn man seinen Schlüssel vergisst und dann vor einer Wohnung steht und mitten in der Nacht und nicht reinkommt und 2 Stunden irgendwie noch in der Nacht rumfahren muss, um den zu holen. Gut, das war jetzt ein Beispiel für eine belangvolle Geschichte. Ja, weil es ist nämlich ganz schön tragisch. Mhm. Gerade wenn es so schneit. Ja, voller Belang. Ja, voller Belang. Weil, voller Belang. Mh? Und belanglos, naja, wenn ich in der Wohnung rumlaufe und ja eigentlich irgendwas machen möchte und auf einmal in der Küche stehe und mich frage, was wollte ich hier eigentlich? Nicht so recht weiß, wo ich eigentlich bin, dann laufe ich zurück ins Zimmer, also da, wo ich hergekommen bin und lauf den Weg nochmal ab, um vielleicht auf den Gedanken zu kommen, den ich gerade verloren habe. Und es passiert auch, dass ich ihn wiederfinde. Und da freut man sich dann an der Stelle, dass man nicht gerade aus Amerika in seine Küche gekommen ist, sonst hätte man den langen Weg zurück nochmal zurücklegen müssen. Richtig. Ja. Das war jetzt wieder eine Erinnerungsstrategie, so ja, die du beschrieben hast. Ne? Ja. Wenn man vergesslich ist, sich dann die Situation wiederherzustellen, in der man noch wusste, dass man was wusste. Hm? Und dann den Weg zurück zur Vergesslichkeit zu legen, um im Schreiten gewissermaßen Vergesslichkeit zu überwinden. Hm? Genau. Wie war dein Name nochmal? Wenn einer das also auch so ein Problem hat, dann sollte er zurücklaufen. Immer zurücklaufen. Nur, dass mir das hier im Studio leider verwehrt ist. Nee, wobei ja nicht verwehrt, sondern ich sitze auf dem Stuhl, weiß irgendwas, vergesset und sitze nochmal auf dem Stuhl und fällt mir dann trotzdem nicht ein. Aufstehen, um den Tisch rumrennen und dann dich da wieder hinsetzen? Ja, aber wer redet in der Zwischenzeit? Spielst ein Lied. Ja, dann werde ich ja abgelenkt durchs Lied und schunkel hier voll im Studio, weil meine Patenbrigade nämlich in der Bonbonfabrik arbeitet. Sagst du mir als letztes nochmal deinen Namen, den ich im Verlaufe dieses Gesprächs, ohne, selbst wenn ich mich jetzt versuche, an den Anfang zurückzuversetzen oder um den Tisch zu laufen, wollte er mir nicht wieder einfallen. Katharina, ich danke dir für deinen Anruf. Bitteschön. Tschüss. Hi, wer bist du? Hallo. Aufgelegt, Schreck gekriegt. Junger Mann, Tag, wer bist denn du? Wer bist du? Hallo? Ja, hallo. Ja. Ja, Mensch, jetzt war es zu schnell hier. Jetzt bin ich in der Leitung, das ist doch Wahnsinn. Hallo Kuttner, ich bin Christian. Ja, erkältet? Eigentlich nicht, ich liege nur im Bett. Ich versuche mich ja mal nach dem... Mich interessiert ja auch immer der stimmliche Zustand des Anrufers. Ja, jetzt habe ich glatt vergessen zu antworten, Mensch. Ja. Ja. Ja, du liegst im Bett, bist nicht erkältet. Nö. Und bist vom Alter um die 15 rum. Richtig. Super. Und soll ich dir sagen, woran ich es erkannt habe? Woran? Sag nicht. Och Mensch, ist aber schade. Echt? Würde dich wirklich interessieren? Es würde mich brennend interessieren. Und du kommst von alleine nicht drauf? Nö. Ehrlich nicht? Nein, wirklich nicht. Na, ich habe doch jetzt aber schon eine Hilfestellung gegeben. Welche denn? Indem ich mich zum Beispiel nach dem Zustand deiner Stimme erkundigt habe. Für so eine Stimme gibt es nur zwei Möglichkeiten der Erklärung. Entweder du bist Zara Leander. Ja. Und da du jetzt im Bett liegst und nicht Zara Leander bist, bleibt nur die andere Möglichkeit über Stimmbruch. Und der Stimmbruch lässt sich vom Alter her relativ leicht orten. Ach ja? Ja. Merkst du manchmal, dass deine Hormone völlig durcheinander sind? Eigentlich nicht. Dass er da drunter und drüber geht? Nö. Ist nicht so, dass jetzt so, sagen wir mal, jugendmännliche Kräfte in dir reifen? Auch ab und zu vielleicht. Weil du ja jetzt gewissermaßen, wenn du als, wenn du jetzt eine Zimmerpflanze wärst, da wäre quasi Frühling. Wenn ich meine Zimmerpflanze wäre, dann würde ich eingehen, weil ich meine nie diese. Ich habe ja vorsichtshalber nicht gesagt, dass du deine Zimmerpflanze bist, sondern eine. Ach so, ja. Ja? Eine gegossene Zimmerpflanze. Ah ja. Ja, ein aufstrebender junger Baum. Was Hans nicht lernt, lernt Hänschen umgekehrt. Ja, genau. Gut. Und du bist vergesslich? Ach, sehr vergesslich. Und leidest darunter? Sehr. Ja. Unter ich welch? Manchmal so ganz brennend heiße Ideen, kurz vor ich einschlafe. Und dann sage ich mir, morgen denkst du drüber weiter nach und dann habe ich es vergessen. Und ja. Die hätten der Menschheit ins nächste Jahrtausend weiterhelfen können. Ja, das geht mir auch öfter so. Ansonsten gibt es auch Vergesslichkeiten, von denen jemand direkt betroffen war, wenn wir jetzt mal die Menschheit draußen lassen? Nee, eigentlich ja, nicht. Ja, schon. Durch Träume. In der Nacht habe ich Träume und dann kommt ein Mensch drin vor, dem ich das gerne erzählen möchte. Und vielleicht der auch vom Traum betroffen ist. Und dadurch, dann habe ich den Traum am nächsten Tag vergessen. Ah ja, das ist die hohe Schule der poetischen Vergesslichkeit. Genau. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, und da ich auch keine Grüße senden möchte, sondern nur mal Hallo an David senden möchte, ja? Ja, können wir uns an der Stelle verabschieden. Tschüss. Tag, wer bist denn du? Hallo, ich bin Sven. Tag, Sven. Ja. Wie jetzt? Einer der Namen, die auf meiner Namenstopliste ganz oben steht. Wieso, bitte? Ich weiß es auch nicht. Das ist ein Name, der mich voll fasziniert. Also, hast du gerade vergessen. Nee, habe ich nicht vergessen. So. Ich bin nie hinter das Geheimnis der poetischen Ausstrahlung des Namen, die der Name Sven auf mich ausübt, gekommen. Ach so. Hast du eine Erklärung dafür? Nee. Das hat natürlich so was nordisch kühlend. Ja. Man stellt sich einen jungen, blonden Mann mit stählern, blauen Blicken vor. Also die blonden Haare sind richtig, aber der blaue Blick nicht ganz. Na, dem kann man ja mit Kontaktlinsen abhelfen. Naja. Hast du das schon mal versucht? Nö. Das macht hin und wieder Eindruck, wird nur übertroffen von schmachtenden braunen Augen. Ja, ich hab schmachtende braunen Augen. Ach, echt? Ja, dann lass sein. Mit blauen Kontaktlinsen macht dann wenig Sinn. Da machst du nur Minus. Ja. So, Sven, wie ist es mit der Vergesslichkeit? Wir müssen immer wieder aufs Thema zurückkommen. Ja, also ich bin relativ vergesslich. Also ich vergesse dann abends irgendwie meinen Wecker zu stellen oder sowas. Und komme dann morgens zu spät. Oder traust du dich dann morgens, wenn du zu spät kommst, das auf deine Abendvergesslichkeit, mit deiner Abendvergesslichkeit zu erklären, oder hast du dann pfiffigere Ausreden? Das ist eigentlich unterschiedlich. Ja. Nehmen wir mal an, das ist gerade die Situation, du hast eine pfiffigere Ausrede. Mhm. Wie hörten sich die dann an? Naja, meistens ist es nicht sehr pfiffig, aber meistens schiebe ich es dann auf die BVG oder so. Meistens sind dann selbst die pfiffigen Ausreden nicht besonders pfiffig. Ja. Sven. Ja. So ein schöner Name. Ja. Und von mir spreche, aber doch so, auf der Kippe, möchte ich mal sagen. Sag mal, ich habe hier gerade so einen wunderschönen Zeitungsartikel von dir hier vor der Nase, über dich, über deine neue Sendung. Ja. Also, hat mich fasziniert. Mich auch, total. Ich sitze dann immer da vor den Zeitungsartikeln, in denen ich mich selber wiederfinde und bin fasziniert. Ja. Wunderbar, und damit sind wir schon zwei, die fasziniert sind. Ja. Aber mich hat das enttäuscht, eine Antwort von dir. Dass du. Spar dir die Enttäuschung, heb sie für dich auf, hüte sie in deinem Herzen. trag sie wie ein Säckchen Heimaterde an demselben und teile sie keinem mit. Jetzt soll unser süßes, also jetzt soll dein süßes Geheimnis bleiben. Gut, bleibt mein süßes Geheimnis. Sven, ich danke dir für deinen Anruf. Kann ich noch jemanden grüßen, bitte? Nee. Bitte. Das war genau der Grund, das Gespräch an dieser Stelle zu enden, die Country Teasers. Ich kann es nicht erklären, einen Song, nach dem ich süchtig werden könnte, wo ich immer die Repeat, Repeat, Repeat, Repeat-Taste drücken wollte und ihn endlos hören. Ab und an muss ich die Musik ja mal herausstellen. Ich freue mich insbesondere, jetzt muss ich ja leider wieder der üblen Pflicht nachkommen, hier mit jungen Menschen zu telefonieren. Freue ich mich ja trotz alledem, und das hält mich hier im Gespräch, auf die nächste Musik, die ein quasi prä-postmodernes Stelle schon ankündigen will, ohne es gleich zu spielen. Vorher will ich nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen. 0331 für Potsdam 721 39 32 und all die Vergesslichen dieser Welt daran erinnern, welche Sendung sie hier hören. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Na Kinder, ist der Film wieder klar? Hier ist der Sprechfunk 74 81 110 in Potsdam. Ist meine Nummer. Tag, wer bist denn du? Hallo. Hi, ich bin's, ja. Ja, ich bin's ist eine tolle Antwort. Dirk. Ich fass es ja nicht. Du wirst ja immer daran denken, wir sind ja nicht in Seattle. Was? Wir sind hier nicht in Seattle, habe ich jetzt ein bisschen tokotronisiert. Ach, Seattle. Ach, nee. Seattle. Ach Mensch, da fällt mir ein. Was machst du am Wochenende? Am Wochenende, weil ganz große Geburtstag feiert. Wieso, wo denn? Aber nicht in Seattle, sondern in Blankenfelde. Ach, in Blankenfelde. Weißt du, wo man noch prima Geburtstag feiern kann? Na wo denn? In Treptow auf der Insel, Insel der Jugend, die feiern auch 10 Jahre, glaube ich. Ihr Club bestehen mit schicken Bands. Wer spielt denn da so schönes? Unter anderem, habe ich schon wieder vergessen, liegt ein Zettel draußen, aber was sich mir eingeprägt hat, ist Wuling, das ist so eine nette Band mit 2 netten Mädels, vorne an Bass und Gitarre und hinten im schon fast im Vergleich dazu greisen Schlagzeuger, aber als Special Guest ist mein hochgeschätzter Künstler Jochen Distelmeier von Blumenfeld da. Ich nehme an, weder Wuling noch Blumenfeld noch Distelmeier sagen jemand, aber vertrau mir, die sind prima. Ja, wenn du das sagst. Ja, am Samstag trebt du auf der Insel. Das ist tolle, schicke Party. Da bist du leider zu deinem eigenen Geburtstag. Nein, zu meinem und zu Schwiegermutters Geburtstag. Ach, du feierst mit der Schwiegermutter zusammen? Ja. Ach, und da herrschen ungetrübte Familienverhältnisse bei euch? Also, da kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Das klappt wunderbar. Du verträgst dich mit der Schwiegermutter besser als mit ihrer Tochter. Nee, die liegt gerade im Schlafzimmer und lacht. Die Schwiegermutter? Nee, die Tochter. Weil ansonsten hätte mich jetzt nicht gewundert, nachdem du derart die Herzlichkeit verströmt hast, allein beim Sagen des Wortes Schwiegermutter, hätte mich nicht gewundert, wenn auch dieselbe im Schlafzimmer gelegen hätte und die kichert. Warum liegt denn die Tochter deiner Schwiegermutter im Schlafzimmer und lacht? Weil ich im Wohnzimmer sitze und Fritz höre und sie hört im Schlafzimmer Fritz. Ach, da habt ihr 2 Radios. Jo, haben wir. Mensch, der Solidarzuschlag macht doch Sinn, der Aufschwung Ost greift Raum. Genau. Von wo aus rufst du an? Aus Hohenschönhausen. Hohenschönhausen. Genau. Wobei, da sind ja aber die Wohnungen dann nicht so groß, dass man wirklich 2 Radios bräuchte und die Wände sind ja auch eher dünn, oder? Ah, doch, das geht. Ich wohne erst seit 3 Tagen hier. Ah ja, da sind die Wände noch dick. Am Anfang sind die Wände noch dick. So, Dirk. Vergesslichkeit, um Vergesslichkeit geht's. Jetzt sag aber nicht, dass du immer den Hochzeitstag feierst. Nee, ich bin nicht verheiratet. Um jetzt mit einem Billion-Telefonat hier all deine Sünden, die du an der Tochter deiner Schwiegermutter begangen hast, wettzumachen. Oh, das meiste davon habe ich schon vergessen. Ja, wunderbar. Vielleicht sollten wir mal die Tochter deiner Schwiegermutter ans Telefon holen und nach deinen Sünden befragen. Ich glaube nicht, dass sie sich rantraut. Warum denn nicht? Ich kann ja mal hingehen, ich hab ja ein Funktelefon. Wie heißt du denn? Du musst ja nicht mal hingehen, ich kann ja selber ranrufen, die hört ja jetzt, denke ich, oder? Wie heißt du denn? Sie heißt Juliane. Juliane. Hier ist. Jetzt hast du die Zimmertür abgeschlossen. Echt? Hey, aber nicht meinetwegen, also da nutzt der Abschließen ja nicht viel. Die kann dich wahrscheinlich auf den Tod nicht ausstehen, wie du mit dem Handy in der Hand da durch die Wohnung stolzierst. Und immer, wie Johnny vorhin gesagt hat, wie der Hausbesitzer richtig, richtig sagst. Nee, sie traut sich nicht so live im Radio zu sprechen, das traut sie sich nicht. Ja, traut mich doch auch nicht und siehst du, ich mach es. Dann verlierst du bloß, was du sagen soll. Mann, Juliane, du weißt aber noch, was du sagen wolltest? Was wollte ich denn sagen? Ja, Vergesslichkeit, eine gute Frage zu diesem Thema. Thema ist Vergesslichkeit, ja. Ja, ich vergesse eine ganze Menge, ja. Und das ist sehr schön und ich kann mich jetzt leider auch nicht daran erinnern, an all das, was ich vergessen habe, waren ein paar köstliche Anekdoten dabei, ein paar tolle abenteuerliche Geschichten, aber leider meine Vergesslichkeit. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, ja. Dirk, merkst du, ich übernehme deinen Part auch noch. Ja, richtig. Das ist auch die Erklärung, warum mir Juliane zugeschlossen hat. Ich danke dir für deinen Anruf und würde dir wünschen, dass du wieder aufschließt. Außerdem solltest du vielleicht mal einfach der Einfachkeit halber den Schlüssel abziehen. Oder wenigstens von außen anbringen. Wenn ich jetzt mal von Macho zu Macho mit dir reden darf. Ja, da halt nicht so schnell schaltet. Gut, okay, tschüss Dirk. Gut, tschüss. Hallo. Hallo. Hallo? Hallo, ja? Sag mal, hechelst du da oder kratzt du da auf der Mikrofonmuschel rum? Hallo? Das war wohl doch hecheln. Hallo, oder abkratzen. Hallo? Guten Abend. Namen. Heinz! Ja. Na, ich hab dich ja vorhin mit Jugend noch viel jugendlicherer Stimme im DDs Zusammenschnitt gehört. So war die damals noch so jugendlich. Die war damals noch jugendlich und die ist jetzt doch einer gewissen das klingt mango-aromatischen Reife gewichen. Ach Gott, ja. Ja. Ja, du bist ganz schön vergesslich, kann das sein? Ja. Die Sendung hattest du nämlich schon mal. Ich habe echt doch schon mal eine Sendung über Vergesslichkeit gemacht. Ja. Wunderbar, wirklich ganz sicher? Ich bin total sicher, ja. Ich habe vorhin mit jemandem fast gerade gewettet, dass ich noch keine Sendung über Vergesslichkeit gemacht habe, weil ich eigentlich auch immer sehr stolz darauf war, dass ich die immer wieder... Der hat auch dagegen gehalten? Der hat dagegen gehalten und das Gegenteil behauptet. Na, der hat recht. Ich habe aber gestritten, wie wenn es um mein Leben ginge. Nee, das stimmt. Und die Ehre meiner Vergesslichkeit versucht zu verteidigen. Nee, der hatte recht. Also das war schon mal da, das Thema. Eieiei. Wie schäbig meine Vergesslichkeit ist, oder? Tja. Naja, aber es ist ja andererseits ein gutes Beispiel für die Sendung. Ja. Insofern passt es. Das finde ich ja, auch. Wenn die Sendung bei anderen Themen wäre das etwas peinlicher, glaube ich. Weil bei dem Thema ist es ja geradezu... Stimmt, außer man macht eine Sendung über Liebe und macht die ganz liebevoll. Ja, das wäre nicht anders, das wäre im Grunde dasselbe, aber doch anders. Gut, hattest du denn vor zwei Wochen wenigstens eine Narbe? Mein Lieber. Ja? Das muss erstmal eine Narbe werden. Oder letzte Woche bist du da irgendwie, hast dich damit von irgendjemandem getrennt? Das liegt ja auch auf der Hand. Nee. Ist schon richtig eine Narbe, die aber erst noch werden muss. Insofern kommt dann vielleicht doch noch mal eine Narbensendung. Aber von da wüsste ich dann schon, dass es ein Remake ist. Aber oft ist ja das Remake, manchmal ist es ja sogar besser als die Urvariante. Ja, das kennt man so. Wobei, kannst du dich dann noch an die Vergesslichkeitssendung erinnern? Ich muss sagen, das habe ich vergessen, das ist schon so lange her. Gott. Ach, aber einklagen und rumkritteln. Ich hab nicht, nein, das war nicht kritisiert, das war nur, weiß ich nicht, was das war, jedenfalls was nicht kritisiert. Heinz, wir kennen uns lange genug, als dass du wissen müsstest, dass solche Art Unterstellungen von mir immer nur bösartige Unterstellungen sind. Ja, ich habe ja gegen... unterstellt. Nee, ich habe unterstellt. Du? Ja. Dir? Was denn? Ja. Bösartigkeit. Bösartigkeit? Ja. Ach, nicht mal daran will sich der feine Herr erinnern. Ist aber voll vergesslich, aber darauf beharren, dass ich schon so eine Sendung gemacht hätte. Ich einfach. Ja. Ja, du weißt ganz einfach. Heinz. Ja, was ich immer vergesse... Kochrezepte, ganz grausam, ja. Auch wenn ich zum 15. Mal irgendwas koche, ich muss immer wieder das blöde Kochbuch holen und dann gucken, wie viel da rankommt und so. Ach, so ehrlich? Ganz blöd, ja. Dabei sind doch aber gerade so praktische Verrichtungen, sind doch dann schon eher dazu geeignet, sich wirklich einzuprägen. Ja, ich weiß auch nicht, bei Kochrezepten funktioniert das nicht. Genau, wenn ich mal einen Kuchen backe, ja, jedes Mal wieder, das wie viel Mehl kommt da ran und so, wenn das mal vorkommen sollte... Genug. Ach, da ist einfach, dein Backzentrum ist einfach voll im Kopf lokalisiert, was ungünstig ist, weil du einfach, sagen wir mal, na, die erinnernden Kräfte deines Körpers mobilisieren müsstest. Sodass du gewissermaßen völlig geistesabwesend dastehen könntest. Mit glasigen Augen und deine Hände und Füße und der Oberkörper macht genau das Richtige. Und hinterher kommt ein Kuchen raus und du wunderst dich, wo der wohl herkommt. Und dass er außerdem noch schmeckt. Naja, aber auch, ich glaube, darauf kann ich lange warten, bis das mal eintreten wird. Nee, oder kann man sich da irgendwie gezielt vorbereiten? Da kann man sich hinmeditieren und dann gibt's, glaube ich, auch noch wundertätige Steine. Wieso? Das klingt eher so nach Esoterik-Ecke. Zum Beispiel Achat. Ist ein Stein. Achat? Ist, sagen wir mal, zum Beispiel ein Halbedelstein, der die erinnernd heilenden Kräfte deines Körpers beim Backen mobilisieren kann. Was muss ich mit dem machen? Mal angucken oder fest umschließen? Du musst, wenn's, sagen wir mal, ein ungewöhnliches meteorologisches Ereignis, Vollmond, und dann müsstest du dich irgendwo hinsetzen, wo sich in deinem Zimmer die Erdstrahlen kreuzen, aber nicht zu sehr. Oh, das kostet bestimmt Geld, wo die sich... Oder? Nö, dazu müsstest du jetzt wieder, jetzt kommen wir noch weiter zurück, müsstest du dir vielleicht eine kleine Route aus Papierschnipseln basteln und damit durchs Zimmer gehen und wenn die dann die Schnipsel anfangen rumzuschnipseln, dann kreuzen sich, aber wenn die runterfallen, da kreuzen sich zu sehr, aber da kreuzt sich dann die Erdstrahlung und da müsstest du dich dann hinsetzen in einer... Da gibt es eine einfachere Methode. Ja? Ja, ich kann mich einfach in mein Zimmer legen und mich mit alle Tiere von mir strecken und dann berühre ich so ziemlich den Winkel des Zimmers und kann mir sicher sein... dass ich auch da liege, wo die Erdstrahlen sich kreuzen. Ach, hast du so ein kleines Zimmer, ein richtig so ein körperbezogenes Zimmer? Wie viel Quadratmeter hat denn dein Körper? Das habe ich noch nicht so berechnet. Nee? Vor allem nicht, wenn ich mich hinlege. Wie viel Miete kostet denn dein Körper Quadratmeter jetzt? Warm oder kalt, müsstest du zurückfragen. Dann würde ich dir Höflichkeit halber antworten, warm. Oh ja. Ja. Kann ich auch nicht so aus dem Stand beantworten. Ja, und würde jetzt aber auch vermeiden zu sagen, fließend warm Wasser auf deinen Körper bezogen. Ich habe ja Zentralheizung in meinem Körper. Ja. Ah ja. Ah ja, das stimmt natürlich. Aber bist du sicher, dass keine Fernheizung ist in deinem Körper? Nee, die steuere ich ganz zentral von mir aus. Ah ja. Ah, und so eine Gasumlaufmaschine? Nee, und Kohlen muss ich auch nicht mehr holen. Für deinen Körper? Nee. Ja, aber Brennstoff musst du ja doch immer schon nachschieben, oder? Aber keine Kohlen. Nee, und da sind wir vielleicht gleich fast wieder beim Achat, der dann so eine Art Reglerfunktion auch einnehmen könnte. Also gut, wir waren jetzt dabei, dass ich festgestellt habe, wo die Erdstrahlen sind. Ja. Und dann? Und dann müsstest du den fest in die Hand nehmen und umschließen, aber in einer Nacht, die durch eine meteorologische Abnormität gekennzeichnet ist. Also was soll denn ein Vollmond so abnorm sein? Ja, weiß ich auch nicht, aber sagen alle. Sagen ja auch alle Erdstrahlen. Ich kann auch raussuchen. Ja, na, ich finde der Vollmond... So abnorm wie beim Vollmond. Ja, richtig. Ja, toll. Finde ich ja auch, aber ich versuche doch nur ein bisschen geheimnisvoller und einleuchtender zu machen. Wenn ich sage, ja, setz dich da einfach in dein Zimmer und muss auch kein Achat sein, nimm irgendeinen Pflasterstein oder lass ihn auch weg, sondern sei einfach, wie du bist, dann macht es doch wenig Eindruck auf dich und die Hörerschaft. Aha, also Quote, ja. Ja, natürlich. Ich muss auch versuchen, die Esoterik-Ecke zu erobern unter den Hörern. Ja, genau. Volker Wiebrecht. Volker Wiebrecht. Der wird, wenn ihm das jetzt hintertragen wird, dann wird er ab sofort jede Sendung hören, begierig noch was über, sagen wir mal, ungewöhnlich zu ernähren und über Achate irgendwas zu erfahren. Oh ja. Und wird staunen und mitschreiben und wird dann selber vielleicht als Herausgeber eines Buches von mir, Esoterische Weisheiten aus dem wenig esoterischen Munde des Dr. Kuttner herausgeben. Und das wird dann vielleicht so wie Nostradamus-Flüche durch die Jahrhunderte wandern später. Aha. Und aus diesem Grundgedanken baut die ganze Sendung auf, ja? Ja, und das ist jetzt gleich wieder eine Stelle, wo ich voll von mir beeindruckt bin. Super. Wo ich merke, welche heimnisvolle Kräfte noch in mir schlummern und dass ich jetzt verdammt nochmal auch die Stelle rauskriegen muss, wo sich bei mir in der Wohnung die Erdstrahlen kreuzen. Ach, das war dem und, ich ja gar nicht gewusst, ja? Und wie überhaupt ein Achat aussieht und wo es so weit gibt und wie viel dann Kilo kostet. Nee, weiß ich auch nicht. Ich hab mir aber gedacht, dass es nicht schlecht ist. Dass es, das kommt doch gut, oder? Erdstrahlen? Ja, ja. Kreuzung? Mit Vollmond. Wer hat Vorfahrt und so? Also gibt ja gleich viele Folgefragen, aus der sich dann auch gleich noch ein neues Buch machen ließe. Heinz, du vergisst immer die Kochrezepte? Ja, und einen Fahrradschlüssel. Wo vergisst du den? Na, in der Wohnung. Und dann renne ich immer runter zu meinem Fahrrad. Ach so, wohnst du wenigstens hoch? Na, zweiter Stock. Na ja, das ist ja nicht, da braucht man ja nicht so viel Bein, wa? Also jetzt reicht. Bezogen auf diese, was man nicht im Kopf hat, muss man. Ja, aber zum Fluchen reicht's. Zum Fluchen reicht's? Ja. Heinz? Wobei ich den seit gestern vermisse und dann, ich habe also praktisch, wenn ich bei mir reinkomme, da ist so eine Ablage, ja, und da liegen immer die ganzen Schlüssel drauf. Und gestern bin ich also runter und habe also gemerkt, dass ich meinen Fahrradschlüssel vergessen habe, bin wieder hoch und auf der Ablage lag er auch nicht drauf. Und seitdem suche ich verzweifelt in der gesamten Wohnung den Fahrradschlüssel. Und war da vielleicht jemand in deiner Wohnung? Nee. Vielleicht, dass die Frau, die deine Wohnung immer sauber macht, dass die den verbosselt hat? Wenn du mir die mal vorstellen könntest, ist das sehr, sehr nett. Ich muss mal kennenlernen. Die Frau, die meine Wohnung immer sauber macht. Die machst du alleine sauber, deine Wohnung? Ja. Heinz, so sieht die aber auch aus. Richtig. Ach, echt? Da habe ich aber wieder voll sauber, ins Dunkle geschossen und ins Schwarze getroffen. Nein, sauber ist sie schon, möchte ich sagen. Nur mit dem Aufräumen hat man es immer so verkramt. Also ja. Sauber, da achte ich schon drauf, so. Ja. Ich habe vorgestern erst die Küche gewischt, ja. Aber so verkramt eben, völlig verkramt. Ich habe ja noch... Heinz, ich danke dir an dieser Stelle für eine Unterlassung. Jetzt könntest du fragen, was du denn unterlassen hast. Was habe ich denn unterlassen? Na, mich zu fragen, wie mein Verhältnis zu Ordnung und Sauberkeit ist. Untersteh dich! So, wir jetzt... Dass hier auf dem Bett zum Beispiel liegt noch der Tagesspiegel vom Sonntag. Nein, das ist ja aber ein Ausbund an Unordentlichkeit, der mir da begegnet. Naja, das ist nur das Bett. Das ist ja nur das Bett? Ja, ja. Ja, du willst mir doch jetzt nicht etwa noch die gruselige Geschichte aufbinden, dass vielleicht auf dem Küchentisch noch ein BVG-Fahrschein vom Samstag liegen könnte. Ein abgefahrener. Wie, die Küche ist ja momentan tipptopp. Ei, da hat ein Sodom und Gomorra auf, sagen wir mal, 12 Quadratmetern. Ich hatte auch jetzt nicht die Lust, hier so einen akustischen Rundgang zu veranstalten. Das sollte nur mal so ein demonstratives Beispiel sein. Ja, dass ich das mal so anhand eines einzelnen Beispiels aufführe. Heinz, ich danke dir für dieses Beispiel. Als letztes würde mich noch interessieren, ja? Welche denn deine Worte sind, wenn du vom angeschlossenen Fahrrad in deine Wohnung hoch zurückschleichst, auf der Suche nach dem Fahrradschlüssel. Oh je, muss ich die jetzt hier zum Besten geben? Ja. Naja, es reicht dann von Selbstbezichtigung. Die würden mich sehr interessieren. Ja. Ja, schönen Abend noch, Kuttner. Ja? Vielen Dank für deinen Anruf, Heinz. Telefonate. Ja? Tschüss. So, jetzt das von mir angekündigte, das war Heinz, jetzt von das von mir angekündigte prä-postmoderne Liebeslied. Der hervorragende Künstler, der singt... ja, ich sage jetzt nicht diesen widerlichen Spitznamen, die kriegen ja dann immer, große Künstler kriegen ja immer widerliche Spitznamen. Es handelt sich um Gilbert Bicot. Der Song, den er singt, heißt Nathalie. Ich selber bin ja das Französische nicht so mächtig. Um jetzt den halbwegs französischen Mächtigen auf die Sprünge zu helfen, will ich hier die Gelegenheit des Text, des abgedruckten Textes, der hier auf dem Rückcover der Platte zu lesen ist, nutzen und wenigstens die ersten Zeilen vorlesen, die dann auch erklären, warum es ein präpostmodernes Liebeslied ist. Wir gingen über den menschenleeren Roten Platz. Meine Begleiterin hatte den schönen Namen Nathalie. Der Rote Platz war tief verschneit. Nathalie erzählte von der Oktoberrevolution. Na, wenn man die nicht gleich lieb hat, die Nathalie. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Ja, das war Gilberbico, mein Name ist Jürgen Kuttner und schon steht wieder in der Galerie berühmter Leute, wie gesagt, neben mir Gilberbico und wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Wir haben uns schon öfter mal unterhalten über verschiedene Dinge des Lebens. Darauf will ich jetzt an der Stelle nicht weiter eingehen, sondern diese Ansage sollte mir eigentlich nur die Brücke bauen, um da problemlos und ohne, dass es irgendwie auffällt oder sagen wir mal so einen Zusammenstoß gibt, zur Nummer des halbautomatischen Anrufbeantworters zu kommen. Die lautet 0331, das ist die Vorwahl von Potsdam, 721 39 32. Und da kann man anrufen und sollte eine kurze Vergesslichkeitsgeschichte haben, die dann auf Band aufgenommen wird, zusammengeschnitten und am Anfang der nächsten Sendung hier im Sprechfunk zu hören ist. Alles klar, Tag, wer bist denn du? Der Michael bin ich, ja. Die Nummer hatten wir auch schon. Tag, Micha. Du bist schwer vergesslich? Oder du hast Vergesslichkeit? Oder du bist unvergesslich? Bin schwer vergesslich. Du bist schwer vergesslich. Welches war deine vergesslichste Vergessenheit, die dir je unterlaufen ist und die dir heute noch peinlich ist? So peinlich, dass du sie nie für den Rest deines Lebens nie mehr vergessen wirst können? Kann ich dir eigentlich die schlimmste gar nicht sagen, ne? Aber gerade an der schlimmsten wäre ich natürlich interessiert. Ja, das häuft sich aber dermaßen. Ich kann mich gar nicht mehr an das Schlimmste erinnern. Du musst jetzt die Top 10 deiner Vergesslichkeiten organisieren und mir den Platz 1 verraten, Micha. Also die Nummer mit dem Fahrradschlüssel war schon nicht schlecht gewesen. Welche? Die Nummer mit dem Fahrradschlüssel von den Heinz, ja. Das ist jetzt, die lebte einfach aus der persönlich integren Substantialität, die Heinz hat. Die kann man nicht einfach nochmal nacherzählen. An sich ist es keine Geschichte, die einen vom Hocker reißt, wenn es nicht Heinz wäre, der sie erzählt hätte. Verstehst du, was ich meine? Nee. Ich habe ja nur gesagt, die Nummer war nicht schlecht. Also Micha, ich habe dich jetzt doch aber nicht gebeten, ein Kreuzchen zu machen, welches jetzt dein Wunschanruf ist. Sondern du sollst jetzt die Nummer 1 deiner Vergesslichkeit erzählen. Also zum Beispiel bei meiner Freundin losgefahren und meine Hausschlüssel von meiner Wohnung zu Hause vergessen. Ja, das nenne ich vergesslich. Extrem, ja. Ja, nenne ich so, würde ich sogar extrem vergesslich nennen. Micha, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo. Hallo? Ja. Henry, grüß dich. Sir Henry. Ja, du hast das Thema schon mitbekommen, es soll sich heute um Vergesslichkeit handeln. Ja, ich habe gerade mal in meinem Archiv gewühlt und zwar habe ich bloß eine Sendung zum Thema Versäumnisse gefunden und nicht Vergesslichkeit. Wunderbar, also du meinst... Könnte das ähnlich gewesen sein, aber doch nicht ganz dasselbe. Wie weit reicht denn dein Archiv zurück? Die ersten Aufnahmen waren, glaube ich, Mai 94 oder irgend sowas. Ah ja. Das sind aber allerdings nur irgendwelche Teilbestände, aber ab irgendwie, weiß ich... September oder so ging es dann regelmäßig. Ach ja, das würde mich ja mal interessieren, eine lückenlose Auflistung der Themen meiner Sendung. Ach nee, das würde zu weit. Nee, würde mich nicht interessieren, weil ich dann irgendwie ganz viele Sendungen wahrscheinlich nicht einfach mich trauen würde, nochmal zu machen. Weil ich die Doppelungen scheue und einzig meine Vergesslichkeit mich davor rettet. Nee, sonst ist eigentlich keine Doppelung aufgetreten. Ich habe mir mal kurz durchgeguckt, eigentlich immer ziemlich unterschiedlich. Sir Henry, ich danke dir. Hast du selber ein persönliches Verhältnis zur Vergesslichkeit? Also auch schon eine Nummer wieder mit dem Schlüssel, aber eine ziemlich extreme. Meine Eltern, die waren irgendwie nicht da auf Dienstreise oder was. Und ja, ich habe zum Glück so einen Autoschlüssel noch in der Tasche gehabt und habe aber einen Wohnungsschlüssel leider vergessen. So. Und da bei uns niemand mehr da war und ich wollte meine Oma nachts irgendwann um 11 oder um 12 oder wann, das war auch nicht mehr aus den Federn, dann rausholen, bin ich draußen rumgefahren in der Meinung, dass meine Eltern wiederkommen. So, aber die kamen nicht wieder, was ich nicht wusste. Da habe ich dann bis nachts um 3 gewartet und bin dann noch letztendlich zu unseren Bekannten übernachten gegangen. Und wollte aber, hat er ursprünglich auch vorgehabt, im Auto zu übernachten, aber das war jetzt irgendwann erst im Dezember. Ja. Und weil ich ansonsten auch durch Vergesslichkeit ziemlich geprägt bin, ist es eigentlich ziemlich scheiße. Sir Henry, ich danke dir an der Stelle für deinen Anruf. Würde jetzt andererseits... Wollen wir erstmal Schluss machen? Ja. Können wir machen. Tschüss. Ja, tschüss. Würde aber nachdrücklich darauf hinweisen, dass es, um jetzt hier weiter am Gespräch teilzunehmen, nicht ausreicht, Fahrradschlüssel, Socken, Schlipse, Wohnungsschlüssel, Aktentaschen irgendwo liegen zu lassen, sondern wenn's hier um Vergesslichkeit geht, dann müssten schon Dinge vergessen worden sein, die Folgerungen nach sich gezogen haben und die dann meinetwegen zu historischen Verwicklungen, zu dramatischen Situationen, zu lebensbedrohlichen beeinträchtigenden oder gar lebensbedrohenden Konstellationen führten. Ist das angekommen? Keiner antwortet mir. Von daher bin ich ein bisschen misstrauisch und nähere mich dem nächsten Anrufer ganz vorsichtig nach. Wer bist denn du? Jetzt. Hallo? Ja. Wer bist denn du? Bernd. Bernd, wer Arias spricht? Müller. Ich wollte dich mal testen, wie vergesslich du bist. Wer spricht denn da im Hintergrund bei dir? Das ist Ilona. Wollen wir das mal... Aha. Das ist die, die jetzt, seitdem du ihr den Schwachsinn erzählt hast, jedes Mal unser Bad mit Vogelsand ausstreut. Um dir eine Freude zu machen? Damit ich in eine Wanne komme. Ja, und? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, funktioniert. Ja, funktioniert, so halbwegs. Ich war noch nicht mal mit drin, ja. Durch, wegen des Vogelsandes? Aber ich darf immer den scheiß Vogelsand wieder in eine Tüte zurückschütten, wisst ihr? Ich die Plastepalme plattwalzen. Mensch, fantasievoll ist aber doch ein bisschen geizig. Vielleicht sollte da doch alle halbe Jahre mal eine neue Tüte Vogelsand kaufen. Ja, vor allen Dingen, weil der immer nass wird, wisst ihr? Das schimmelt denn mit. Ja, und da habt ihr richtig so Hawaii-Feeling? Habt ihr euch vielleicht noch so eine Hawaii-Musik ins... Ich darf dann nebenbei noch diese dämliche kleine Ukulele da zupfen, wisst ihr? Ja, und badet ihr da nackt? Ich meine, für so eine Situation wäre der eigentlich doch schöner, wenn du mit Bermuda-Shorts... Ja. Ja? Und sie so mit Plasteblumen über primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale. Nee, also die sollte man schon ein bisschen beiseite lassen, ne? Was? Die Geschlechtsmerkmale? Ja. Nee, was sollte man beiseite lassen? Na, die Geschlechtsmerkmale. Das soll ja beim ja, die, ja, nicht, dass die nass werden, da hast du recht. Ja. Pfui Deibel. Geht ja nichts über, ist ja nichts schlimmer als nasse, primäre oder sekundäre Geschlechtsmerkmale. Genau so ist es. Ja, und wenn es dann noch auf den Vogelsand tropft, dann klumpt der und dann ist die Freude hin. Eben, und nachher verlierst du noch ein paar wichtige Teile in der Wanne oder so, ne? Richtig. Dann muss man sowas ja bei sich behalten. So, jetzt müssen wir den Bogen von primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen hin zur Vergesslichkeit kriegen. Ja, das ist ein tolles Thema. Das ja, das, da bin ich mir ganz sicher. Das ja? Baut, das baut mich voll auf dein Thema, weißt du das? Wunderbar. Ich dachte schon, ich muss vom Dach springen. Ich bin ja, und Ilona ist schon wieder an der Vogelsandtüte, nehme ich an, wo sie denkt, jetzt der Kerl ist so aufgebaut. Nee, die vielleicht zieht gerade ihre Schuhe aus. Kann man nicht. Noch Hawaii-Party veranstalten heute ja, Abend. Ja, das wäre jetzt das Richtige. Wann müssten ihr morgen früh raus? Ja, früh. Das ist schon richtig. Na, sag mal, so etwa? Naja, so Sechse, ne? Sechse. Ach, na Mensch, da sollten aber 20 Minuten Hawaii-Party sollten noch drin sein. Ilona, lass mal schon Wasser ein. Ja, und jetzt hetzt sie los, das Mädel, das brave Mädel? Die sagt gerade, ich soll für wen fragen. Na, erst und dann. Ja, genau. Ja, so. Und jetzt noch ein bisschen Salz drin und dann Salz, ist voll ja. Super Höhensonne an. Ey, da die Palme aufgeblasen und der Vogel Salz drin. Und was sagen die Kumpels aus dem Klärwerk? Die kriegen da die Krise, ihre ganzen Bakterien. Das ist nicht euer Problem. Die müssen auch mal mit ein paar Hawaii-Badern fertig werden können. Da wäre ganz anderer Dreck im Landet im Wasser. Außer ein bisschen Kochsalz. Wie ist es denn um deine Vergesslichkeit bestellt? Ey, ganz toll, wa? Das ist sowieso schau. Es gibt auch positive Seiten, wollte ich nur mal sagen. Ja, welche? Du lernst jeden früh neue Leute auf Arbeit kennen. Und freust dich jedes Mal darüber, dass sie immer wieder nett sind. Das ja, und ja. Dass sie sich dir gegenüber verhalten, wie wenn sie dich schon jahrelang kennen würden. Ja, vor allen Dingen, die helfen dir denn die Treppe runter und so, das ist total stark. Ist ach super, zeigen dir, wo zum Essen geht. Genau. Na, ja. Sonst würde ich jeden Tag verhungern, das kannst du veressen sonst. Gibt es denn noch andere Situationen, in denen du dich an deiner Vergesslichkeit erfreuen und delektieren kannst? Und wie? Ja, ja. Welche denn? Ganz tolle Sache, da standen wir auf dem Fensterbrett und haben mit dem Stein versucht, unsere Fensterscheibe einzuschlagen. Ihr womit stand wir wieder beim Schlüssel wären, wisst ihr? Auf dem Fensterbrett und wolltet eure Scheibe einschlagen. Haben wir denn wohl gemacht? Und wusstet ja nicht, dass es eure Wohnung ist, in die ihr da einzubrechen versucht. Ja, und genau. Habt auf eine schöne Stereoanlage spekuliert. Bis ihr dann gemerkt habt, Mensch, die kommt mir doch bekannt vorher. Ja, die Platten, die kenne ich doch, die habe ich doch auch, die Platte. Ja, ja, ja, genau. Nee, ja, das ist natürlich ärgerlich. Nee, das war ganz anders, wa? Ja? Schlüssel vergessen, kennst du doch. Ja, aber Schlüsselvergessenserlebnisse wollte ich ja eigentlich gerade nicht hören. Wobei ich das natürlich schön finde, wenn dann jemand mit der Scheibe seine Eier, mit einem Stein seine eigene Scheibe einschlägt. Eben, deswegen. Das ist ja der absolute Kick dabei. Da kann man schon mal so einen abgeleierten Dinger bringen. Und habt ihr sie eingeschlagen? Na klar. Und als er drinnen war, habt ihr festgestellt, dass der Schlüssel doch in der Hosentasche war? Ja, vor allen Dingen, dass die Kinder hätten uns eigentlich hören sollen, ja. Wir haben ja geklingelt wie die Doofen. Aber Kinder schlafen dann eben mal. Ja, gerade im Alter von 6 Monaten stellen die sich so dämlich an, im Schlüssel rausbringen oder Tür öffnen, da nützt alle die Bimble nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn sie 6 Monate und 3 Jahre alt sind. Nee, ja. War schon älter gewesen, aber. Wisst ihr was? Ja. Dann will ich eurem Familienglück jetzt nicht weiter im Wege stehen. Die Wanne müsste halbwegs voll sein, der Vogelsand ist streut. Schönes Baden noch. Das ist nett von dir. Aber weißt du, was noch zum Vergessen ist? Na? Eure scheiß Anlage. Wer ist denn die scheiß Anlage? Na, ihr habt sicherlich genauso eine doofe Heilkommen wie ich hier. Ihr hängt nämlich auch an so einem Ding drin. Du meinst jetzt so eine Telefonanlage? Ja, das ist furchtbar. Nee, wenn man diese dämliche Stimme zurzeit blockiert. Was? Für eine Stimme? Was sagt die? Zurzeit blockiert. Kennst du nicht? Zurzeit blockiert. Naja, aber die lügt nicht. Die hat recht. Dann ist das wirklich voll. Das ist total, ja. Das habe ich selber auf. Wir hängen nämlich auch an so einem Ding dran. Deswegen habe ich fast nie eine Chance, dich anzurufen. Aber bei euch, bei dir rufen sie auch so an, weil sie alle mal mit dir reden wollen? Und von euren Hawaii-Bade-Erlebnissen berichte? Ja. Nennt sich Heilkomm, der Schrott. Ach so. Ganz vergessen. Und warum hängst du an so einer Anlage? Musst du auch immer abends rumtelefonieren? Ich habe hier so ein Telefon, ja, von so einem Diensttelefon, wisst ihr? Ach so. Ja, ja. Das hängt auch an so einem Ding. Was bist du vom Dienst her? Icke? Ach, das sag ich lieber nicht. Ach doch, sag mal so ungefähr. Das hat auch mit dem Teil hier was zu tun, wo ich gerade dranhänge und mit dir rede. Polizei? Polizei, jetzt ist hohl. Telekom? Oh, nicht. Sag es nicht. Bist du doch Telekom? Ey, ist so schlimm, wisst ihr? Ach, man geht nicht mehr raus. Nee, man geht nicht ehrlich? Raus. Ein Bärenfell über und dann schleißt sie sich schnell um eine Ecke und sich her sieht. Wieso haben sie euch so Uniform jetzt verpasst, dass man sofort erkennbar erkannt wird und mit faulen Eiern beworfen? Ja, die kennen ihn ja, ne? Ach, die kennen dich. Du bist da in der Straße. Die Verantwortlichen und so. Ach, du bist in der Straße als der von der Telekom verschrien? Oh, ist ja und wirst im Lebensmittelladen nicht mehr bedient und deine Reifen werden durchstochen? Und wie, ey? Die Antenne wird krumm geknickt. Und fremde Leute, die überhaupt kein Schlüsselrecht auf deinen Haustürschlüssel haben, werfen dir die Scheibe ein? Ja, das sowieso. Ist das fies. Das muss ich nicht immer selber machen. Das also dann muss ich ja jetzt doch nochmal alle meine herzliche Sympathie für die unermüdlich ameisenhaft werkelnden, unschuldigen Telekom-Mitarbeiter die ab und zu ihre eigenen Scheiben wieder einsetzen. Genau. Die ab und an ihre eigenen Scheiben wieder einsetzen müssen und selber total beschissene Telefonanlage von ihrer Mutterfirma zu Hause haben. Das kannst du wissen, ey. Okay, danke dir für deinen Anruf. Ab in die Wanne. Und tschüss. Und tschüss. Tach, wer bist denn du da? Hallo? Ja, da zählt jemand Geigen, wenn ich dir die Geräusche recht interpretiere. Tag, wer bist denn? Ja, okay, muss ja nicht sein. Hören wir einfach ein bisschen Musik. Wie vorhin angekündigt, Johnny hat seine Sendung damit beendet. Ich feiere mit dieser Musik Bergfest, Nick Cave im Duett mit der großartigen PJ Harvey, die hier so brav singt wie sonst nie. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la, a little bird. Down and I won't get down and stay all night with him. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la la la la, la. A little bird down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la la, la la la la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands. Come take him by his feet. Flughäfen PJ Harvey. An einer Tatsache, die mir jetzt hintertragen wurde, wird mir doch gleich wieder klar, wie eng der Kreis ist, der uns durch unsere zur Verfügung stehende Sprache gesetzt ist. Ein enger Gartenzaun, in den hin und her wandernd wir vielleicht nur sehnsuchtsvolle Blicke in die Ferne werfen können, ohne sie angemessen artikulieren zu können. Wie nennt man zum Beispiel die Tatsache, etwas zu vergessen, das man überhaupt nicht gewusst hat, gleichwohl aber hätte wissen müssen und wissen können? Anlass für diese Frage ist die Tatsache, dass ich vergessen habe, dass heute Kurt Kurtchen Cobains Geburtstag ist. Eine Tatsache, die ich nicht wusste. Am 20. Februar ist er geboren und ich habe es nicht gewusst und aber trotzdem quasi vergessen, weil ich mich jetzt eigentlich hätte verpflichtet gefühlt, eine schöne Kurt Cobain Musik zu spielen, was ich leider nicht machen kann, weil ich es ja ungewusstet vergessen habe. Und dafür gibt es nicht mal ein ordentliches Verb. Und darüber bin ich erst recht traurig. Abgesehen von all den Traurigkeiten, die sich aus dem Tod von Kurt Cobain ergeben haben. Tag, wer bist denn du? Der Aufleger war das schon wieder. Tag, wer bist du? Ich bin nochmal Verena, hallo. Hallo, Verena. Ja, mir ist noch was. Jetzt klingst du aber doch deutlich nachdenklicher. Hat vielleicht der Verlauf der Sendung das seine dazu beigetragen? Nein, ich habe geschlafen. Und jetzt bist du doch wieder wach geworden? Ja, ich bin dann. Weil dich Gedanken gepeinigt haben und du deinen jungen, schmächtigen Körper im Bett immer hin und her geworfen hast und dich direkt so freigestrampelt und dir dann ganz kalt wurde und du wach wurdest. Und dich dann aber im Wachwerden daran erinnert hast, dass es quälende Gedanken waren, die dich dazu veranlasst haben, dich hin und her zu werfen. Und dass du die nur los wirst, wenn du hier anrufst. Ja, ja, vielleicht schlafe ich auch immer noch. Das ist faszinierend, weil ich rede manchmal zack, zack, drei Minuten hintereinander endlos setze und kriege einen Ja, Ja als Antwort. Nee, ist schlimm. Ich finde es nicht schön. Naja, nee, ist schlimm, ist aber auch nicht eine Antwort, die sich jetzt durch übermäßige Länge auszeichnet. Kuttner, das hört sich schrecklich an. Kuttner, das ist bescheuert. Auch kurzatmig, auch kurzatmig. Wie bitte? Auch kurzatmig. Ah, ja. Weitsprung üben, verbalen Weitsprung, Verena. Nee, ich wollte dir noch was sagen. Ich habe nämlich auch doch noch was vergessen. Also ich bin also nicht so, dass ich überhaupt nichts vergesse. Ich habe also doch was vergessen. Verena? Ja? Da bietet sich jetzt die Frage an, was denn? Was denn? Du hast doch letzten Mittwoch diese Lesung gehabt. Ja. Ja. Ja. Wieso sagst du also komisch ja? Ja, naja, was soll ich denn da sagen? Nee, soll ich wieder zu einem langen Satz anfangen, wovon ich schon am Anfang dann weiß, dass der Satz so lang werden wird und werden muss, dass ich kaum ein Ende finde. Ohne Ende kann ich den Satz ja nicht beenden und muss also so lange verzweifelt wie ein Ertrinkender, der versucht, seine Lippen über Wasser zu halten, reden, bis mir ein passendes Ende quasi eingefallen ist. Punkt. Du, ich schlaf gleich wieder ein. Verena, das ist jetzt wieder ein Satz, der im Grunde nach einer Erwiderung schreit. Nach einer Erwiderung, die, sagen wir mal, mindestens gedruckt zwölfzeilig wäre. Nein, bitte nicht. Aber du merkst, Verena, wenn ich nichts sage, sagst du auch nichts. Verena, du bist so ein mephistophelischer Geist. Nur wenn ich rede, dann willst du auch reden. Aber wenn ich mal still bin, dann ist aus. Ja. Nee, ich wollte ja nun was zu der Lesung sagen. Jo, darf ich weiter erzählen? Schön. Hallo? Ja. Also sag mal, Verena, das ist doch aber echt die Frechheit, die jetzt bei dir nur durch deine Jugend entschuldigt werden kann. Ja, dann ist... Du beschwerst dich darüber, dass ich immer rede und wenn ich mal nicht rede, dann bist du völlig hilf- und orientierungslos. Merkst du, welch wichtige, ampelhaft leitende Funktion ich offensichtlich in deinem Leben schon ausübe? Ja, ja, unbedingt. Das ehrt mich sehr. Ja? Verena, Kleine. Klein. Kind. Schmächtiger bist aber nicht größer. Lass mich mein Kind zu dir sagen. Gut, bitte mach das. So, mein Kind. Ja? Was liegt uns denn auf dem Herzen? Was liegt uns auf dem Herzen? Das habe ich leider schon vergessen. Verena? Ja? Das war ein großartiger Anruf. Es war, glaube ich, wirklich unabdingbar notwendig, jetzt in der Situation aufzustehen und unbedingt loszuwerden hier in der Sendung. Hm? Ja, Verena? Ja? Zeit wieder ins Bett zu gehen. Ja. Kuscheln. Ja, mit ja? wem denn? Die Schnuffelecke vom Kopfkissen raussuchen und sich damit an der Nase kitzeln, auf das Wohl ihr heimatliche Gefühle entstehen und du beruhigt einschlafen kannst. Ja. Ja? Mhm. Soll ich dir noch eine schöne Musik mit auf den Weg geben, ja, Verena? Bitte, aber nicht so schrecklich wie vorhin. Ist eine wunderschöne Musik. Ist Phil Minton und Varian Weston und die singen leicht verfremdet einen der ganz großen Schubert-Songs, den ich an der Stelle übrigens Kurt Cobain widmen wollte. Tschüss, Verena. Gute Nacht. Schlaf schön. Du auch. Hold the cords, den wie viel grauen Stunden, wo mich des Lebens wilde Kreis umstrickt. Hast du mein von der Platte, die Ways heißt und die zu meinen seltsamen Lieblingsplatten gehört. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Hier ist Stefan. Stefan? Ja. Du hast doch, du kennst halt, du bist durch von einem Juden-Gedächtnis geplagt und du hast wahrscheinlich die Nummer des halbautomatischen Anrufers, so Anrufbeantworters, sofort parat und kannst sie wie aus der Pistole geschossen hier der geneigten Hörerschaft zur Kenntnis bringen. Leider nicht so richtig, nee. Dann wollen wir das jetzt mal üben. 0331, das ist relativ einfach, die Vorwahl von Potsdam ist 0331. Ja. Dann 721 lässt sich auch leicht merken, wenn man ein Rhythmusgefühl hat. 7 zu 1, du musst die erinnernden Kräfte deines Körpers mobilisieren. Mhm. 39, 32. 7 zu 1, 39, 32. Und wer kann denn da anrufen beim halbautomatischen Anrufbeantworter? Alle Leute, die hier nicht durchkommen. Richtig, jeder. Auch Leute, die hier durchkommen, können da auch anrufen. Egal. Egal wie, können alle anrufen beim halbautomatischen Anrufbeantworter. Deren Ansagen werden dann auf Band aufgezeichnet, nett und flott und schön zusammengeschnitten und sind dann am Beginn der nächsten Woche hier zu hören. Ja. Der Sinn der Sendung der nächsten Woche. Wir wollen schon schön präzise formulieren, auf dass der Missverständnisse in der Welt weniger werden. So, sagst du mir deinen Namen nochmal? Stefan! Jo. Tag, Stefan! Das ist ja schön, dass du hier anrufst. Thema ist ja Vergesslichkeit. Hast du denn schon mal unter einer folgenreichen Vergesslichkeit gelitten? Jetzt fang nicht mit Fahrradschlüsseln, Wohnungsschlüsseln, Hochzeitstagen an. Nee, war eher eine peinliche Vergesslichkeit. Wie sah die aus? Hat allerdings auch mit Fahrrädern zu tun oder war ein Fahrrad. Naja, aber peinlich? Ja, weil das war nämlich das Fahrrad von meiner Mutter. Und das habe ich vor der Kneipe vergessen. Und deine Mutter hatte noch überhaupt gar keine Vorstellung davon, dass ihr braver Sohn in die Kneipe geht. Das außerdem, ja. Und vor allen Dingen war es schwierig, ihr das irgendwie zu erklären, dass das Fahrrad nächsten Morgen nicht da war. Und außerdem musste ich mich ja dann irgendwie unauffällig davon schleichen und gucken, ob das Fahrrad noch da ist vor der Kneipe. Ah, ohne dass ihr das auffällt, dass ich Eine Vergesslichkeit, die mäßig peinlich, kaum lebensbedrohend und mit Sicherheit nicht zur historischen Verwicklung führend war. Hm. Da könntest du jetzt ja sagen, mir zustimmen und in ein fröhliches, gemeinsame, kollektive Tschüss mit mir einstimmen. Tschüss, Stefan. Tschüss. Tschüss. Tag, wer bist denn du? Hallo. Hallo, wer bist denn du? Marianne. Tag, Marianne. Guten Tag. Hast du eine Vergesslichkeit, die vielleicht historische Verwicklung zur Folge hatte? Nö, so könnte ich das nicht sagen. Ich habe immer eher eine angenehme Vergesslichkeit. Wie sieht die aus, angenehme Vergesslichkeit? Angenehme Vergesslichkeit ist mir gerade so noch eingefallen, ist bei mir, dass ich immer Witze vergesse. Wieso also ist doch ja nicht angenehm? Mir immer Witze. Ach so. Und du lachst jetzt seit, wie lange seid ihr verheiratet? 4,5 Jahre. Seit 4,5 Jahren über den einen Witz, den dein Mann zur Verfügung hat. Immer wieder neu. Nee, mein Mann, der sammelt vor allen Dingen die Witze dann und die größte Freude ist, wenn er mir die dann nach Jahren nochmal erzählen kann und genau den gleichen Erfolg damit hat, wie schon zu Anfang. Ah ja. Ach, da meldet sich der stolze Witzesammler aus dem Hintergrund auch zu Wort. Ja, genau. Gib mir mal ran, dein Mann. Okay. Ja, Marianne, vielen Dank. Hi, Kutner. Hi, lieber Marianne, Mann, wie heißt denn du? Olaf, ja. Meine Frau hat natürlich schamlos untertrieben. Die Spanne sind immer Tage. Ah ja, welches ist denn der am der Witz, den du da bei deiner Frau schon am häufigsten erzählt hast und an dem sie über den sie am meisten immer wieder gelacht hat? Da gibt's eine schöne Anekdote. Warum haben Araber Kabrot? Was haben die Kabrot? Kabrot. Warum? Kamel haben. Und diesen Witz, den habe ich ihr irgendwann mal erzählt. Und damals, als wir noch nicht zusammen waren, nach Wochen fiel ihr der zu Hause bei sich mal ein. Und als gerade wieder Kamel da war. Als gerade wieder Kamel da war. Genau. Ja. Da hat es erst Klick gemacht, verstehst du? Ach so, du hast ihn erzählt? Genau. Und dann, sie hat immer gelacht, weil sie dachte, es wäre jetzt dran. Ja, weil du ja auch dann die Stimme so ganz ins Eindeutige versenkst oder hebst, sodass sie weiß, haha, liebe Marianne, jetzt aber lachen, sonst ist der Olaf wieder sauer. Ja, so ähnlich, ja. Ja. Und dann hat sie den Witz, aber kapiert hat sie den dann 8 Wochen später. Ja, so in etwa, ja. Und jetzt wunderbar. Hat sie vielleicht angerufen und hat nochmal ins Telefon gelacht und hat mir freudig berichtet, dass sie jetzt weiß, warum sie lacht. Passiert das öfter so, dass du Sachen sagst? Also, das war ach Gott, jetzt wäre aber ein Bier wunderbar und dann kriegst du es 6 Wochen später? Nicht so häufig, nee, also das war schon das Beste ja. In der Richtung. Ja. Und gibt's aber auch einen Witz, den du ihr schon, sagen wir mal, 20 Mal erzählt hast, den sie immer wieder vergisst und über den sie immer wieder freut? Da gibt es viele, ja. Aber jetzt willst du von mir aber hoffentlich keinen wissen, du. Nee. Gut. Das stimmt. Witze im Radio erzählen ist ganz blöd. Schwierig, ja. Ist ganz blöd. Man kann nur einfach etwa frech und lustig und schräg sein, wie immer alle gerne wären. Ja. Oder nicht. Eben. Aber Witze sollte man nicht erzählen. Richtig. Olaf und Marianne, herzliche Grüße gehen nach... Rathenow. Nach Rathenow? Ja. Aus der Brillenmetropole? Richtig. Wunderbar. Seid ihr auch in der Brillenindustrie beschäftigt? Nee. Doch, richtig. Ehrlich? Ja. Seid ihr so Linsenschleifer? Nee. Tempolinsenschleifer? Ihr baut Brillen zusammen? Ja. Wir Ach, das ist aber auch die ne. Brillen. Ach so, ich dachte, ihr macht die kleinen Schrauben in die Lenker. Das stellt mir eine puzzlige Arbeit vor. Wenn du eine Brille brauchst, kommst du zu uns, dann prüfen wir dir die Augen und dann. Ja. Geht das dein Jank? Ja, zur Not, wenn ich den langen Weg nicht auf mich nehmen will, dann schicke ich euch meine Augen und ihr schickt sie mit einer Brille, die passenden Brille zurück. Darfst du so meinen, die Linse, du? Ja. Okay, ich danke euch für den Anruf. Okay, tschüss. Ja, tschüss, schöne Grüße an Marianne. Und jetzt will ich nochmal ein Lied zu Gehör bringen, das von Helge Schneider eher etwas widerborstig gecovert wurde und das eigentlich von mir handelt und hier aber in der gebotenen Kühle und Distanz von den Flying Lizards vortragen wird. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Go ahead. Moving, doing it, you know. Go ahead. Can I count it on? Go ahead, go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. We on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. And a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his. Shall I take him to the bridge? Go ahead, take him to the bridge. Take him onto the bridge. Take him to the bridge. Take him to the bridge, hit me now, come on. Get up. Get on up. Come on now. Go ahead. Stay on the scene. Like a sex machine. The way I like it is the way it is. I got mine, he got his. Go ahead. Fritz Kurzinfo. Stillschweigen. Nach einer Sondersitzung teilte am Abend ein Aufsichtsratsmitglied der vom Konkurs bedrohten Bremer Vulkan lediglich mit, dass man ein Ergebnis erzielt habe. Für den Vormittag kündigte er eine Erklärung über die Zukunft des Werftenverbundes an. Bergungsversuch. Rettungsmannschaften ist es am Abend nicht gelungen, den vor der Südküste von Wales gestrandeten Supertanker Sea Empress freizuschleppen. Bei der nächsten Flut am Morgen soll ein weiterer Anlauf unternommen werden. Friedensprozess. In der Stadt Mostar herrscht seit gestern Bewegungsfreiheit zwischen den kroatischen und bosnischen Stadtteilen. Kurz nach Öffnung der Kontrollstellen war es zu einzelnen Zwischenfällen gekommen. EU-Administrator Kosnik erklärte aber, die Lage sei unter Kontrolle. Appell. Führende kubanische Dissidenten haben die EU gebeten, sich für die Freilassung von rund 20 Regimekritikern einzusetzen. Diese werden nach Angaben von Menschenrechtlern seit Donnerstag im Vorfeld eines geplanten Treffens der illegalen Opposition in Havanna festgehalten. Sport. Fußball. Das Länderspiel der Junioren U21 zwischen Portugal und Deutschland endete am Abend 3:3. Eishockey. In der deutschen Liga spielten Preußen Berlin gegen Eisbären Berlin 9:3. Wetter. In der Nacht Schneefall bis minus 6 Grad, am Tage weiterer Schneefall minus 2 bis 0 Grad. Ey, Alter, guck mal, was ich hier hab. Ein Tretlager. Echt? Ein Postfrosch. Junge! Eine Teewurst. Wow! Eine Nackenstütze. Yeah! Und ein Partyspoiler. Mann, das sind ja 5, Alter! Yo, genau wie bei Loonies. Loonies live. Mittwoch, 28. Februar im Tollhaus Siegfriedstraße, Berlin-Lichtenberg. Präsentiert von Mit Fritz. Man hat's dem Trailer eben schon entnehmen können. Ihr seid hier, ihr landet in einer der gestenreichsten Sendungen des Deutschen Demokratischen Rundfunks. Und die heißt... Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich bin Hanaska, aber ich bin nicht da. Ja, lieber arbeitslos, als ein gerne groß. Lieber ein lascher Sack. Ja, lieber ein Trunkenbold als ein Klo aus Gold. Lieber bloß Prolet als hohl und aufgeblickt. Ja, lieber nicht. Lieber nicht wie die so widerlich. Ja, lieber nicht. Lieber bleib ich, wie ich bin, liederlich. Ja, lieber stinkenfaul als ein Lügenmaul. Lieber nicht nur abgebrannt als ein Denunziant, lieber ein Vagabund als ein falscher Hund. Ja, lieber nicht, lieber nicht wie die so widerlich. Ja, lieber nicht, lieber bleib ich, wie ich bin, liederlich. Arschaffieren als den Hund parieren. Lieber arm und frei als den Lakai. Ja, lieber ein Weihnachtsmann als ein Untertan. Lieber ohne Moos als würdelos. Ja, lieber nicht. Lieber nicht wie die so widerlich. Ja, lieber nicht. Lieber bleib ich, wie ich bin, liederlich. Ja, lieber auf der Straße als ein gemeines Aas. Lieber Weste weiß als im ersten Preis. Ja, lieber unbekannt als ein Intrigant, lieber klitzeklein als ein großes Schwein. Ja, lieber nicht. Lieber nicht wie die so widerlich. Ja, lieber nicht. Lieber bleib ich, wie ich bin, liederlich. Ich bin liederlich. Die Spannung wächst. Raten Sie, wer ich bin. Ja, das eben war Naske. Mein Name ist Jürgen Kuttner. Die Sendung hier heißt Sprechfunk und das Thema heute. Und an dieser Stelle verkneife ich mir ein um es im Verkneifen dann doch als Billion Karlauer gebracht zu haben. Das Thema heute lautet Vergesslichkeit. Wer... Und jetzt sind aber endlich mal Vergesslichkeitsgeschichten gefragt, die dann doch historische Konstellationskonflikte zur Folge hatten, beziehungsweise in lebensbedrohliche oder wenigstens extrem peinliche Situationen mündeten. Wer jetzt also anruft, sollte sich das vorher überlegen. Ich werde jetzt nämlich tendenziell eher unwirsch mit den Anrufern hier umspringen. Und schon hat ihn aufgelegt. Da hat man, da spürt man doch, man hat Wirkung hier als Radiomoderator. Tag. Ja, hallo, der Dirk ist hier. Tag, der Dirk, und gleich wieder kühn zurückgeschlagen. Wir sind hier nicht in Seattle. Hast du dich denn schon mal ordentlich so vergessen, dass es wirklich was, verstehst schon, was ich meine. Ich ja, muss dann dir alles ansagen, das reicht ja auch, wenn man ein bisschen in Andeutung spricht. Na klar, verstehe ich, was du meinst. Ja. Ja, und zwar folgendes, sag ich mal, mir fällt immer wieder ein, wenn ich deine Musik höre, die du mal spielst, deine, sag mal, ostionale Musik, oder wie man das auch nennen mag. Versuch mal, drei ostionale Titel in der letzten Sendung aufzuzählen. Boah, na, was du vorhin gespielt hast, dieses Lied hier über diese Bonbonfirma. Gut, Nummer eins. Was hast du noch gespielt? Aber ich weiß nicht, du hast öfter mal so Dinger drauf, wie zum Beispiel. Baby, wir haben hier den Fall, den klassischen Fall, hier wird ein Vorwurf oder eine Behauptung aufgestellt. Ja? Die dann mit der Ausrede vielleicht von Vergesslichkeit nicht untermauert werden kann. Ja, doch, und ich doch. Kann dir aber versichern, als jemand, der unvergesslich ist, die auch ohne Vergesslichkeit kaum zu untermauern wäre. Doch, ich wollte ja darauf hinaus, dass ich dann im Prinzip vergessen habe, was für ein Land wir mal gelebt haben und dass durch deine Lieder mir das immer wieder einfällt. Wie eben dieses Bonbon-Lied mit der Patenbrigade, da fiel mir halt wieder ein, Mensch, Patenbrigade, klar, hatten wir ja früher auch mal. Das fängt dann immer irgendwie cool, weißt du, so. Ja, cool ist ein gutes Wort, nur nicht uncool ist auch mein Bestreben immer. Die Frage ist, was für Gefühle entstehen dann da bei dir, die ja jetzt sonst eigentlich eher von unter der Decke der Vergesslichkeit begraben liegen? Na, das heißt für Gefühle, dass man im Prinzip in diesem Land vielleicht irgendwie nicht schlecht hatte, denke ich manchmal so. So, dass jetzt hin und wieder dann, wenn so eine Musik gespielt wird, bei dir schon die Sehnsucht nach einer Patenbrigade wieder erwächst. Nee, um Gottes Willen, Patenbrigade ja nicht, aber irgendwie fällt mir halt wieder ein, Mensch, guck mal, sowas haben wir auch mal gehabt, das hast du echt vergessen, ja. Ja. Ist noch gar nicht so lange her, aber man hat es echt vergessen. Aber ist nicht mehr so, sagen wir, modernes in dieser Zeit. So ja, und andererseits ist es natürlich auch blöde, man weiß, es ist so eine Verlusterfahrung, du selbst bist jetzt in dem Alter, wo du gut Patenbrigadier sein könntest. Ja. Ja, und dich vielleicht in der Art und Weise von jungen Pionieren ehren lassen, wie du selbst Patenbrigadiere als junger Pionier geehrt hast. Ja, richtig, richtig. Siehst du, und da beschleicht dann doch langsam leichte Trauer. Ja, kann man so sagen. Wunderbar, die Musiken sind auch Erinnerungsarbeit und du hast es hier aufs Deutlichste vorgeführt. Ich danke dir für deinen Anruf, Dirk. Ja. Tschüss. Tschüss. Hi, wer bist denn du? Ja, einsilbig Tag. Hallo. Hallo. Ich bin's. Wer bist du? Daniela, ich habe bloß die Kassette umgedreht. Also das hat ein bisschen gedauert jetzt. Du hast die Kassette umgedreht? Ja. Ja, schön. Also, jetzt habe ich falsch Knopf gedrückt. Die ist jetzt umgedreht, die Kassette? So, und jetzt habe ich alles richtig. So. Ja, prima. Ja. Weil du dir morgen nochmal anhören willst, was du so für Zeug heute Nacht erzählt hast? Ja, sicher. Mhm. Meinst du, es wird so interessant, was du jetzt erzählt hast, dass es sich lohnt, sich das morgen nochmal anzuhören? Ich kann jemand ein Buch drüber schreiben oder so. Du, über das, was du erzählt hast? Nein, über das, was im Radio kommt. Was ich erzählt habe? Ja. Und da schreibst du ein Buch drüber, das ist aber ungerecht. Wieso? Na, wenn, dann mache ich das lieber selber. Das ist der Bilja als der andere, der das geschrieben hat. Wer ist Bilja? Na, wenn ich das jetzt abschreibe. Du kennst den anderen noch ja nicht und weißt ja nicht, wie billig der ist. Oh, ich mach's umsonst fast. Aha, ja, ja. So, Daniela. Ja. Geht ja um Vergesslichkeit. Heißt du Daniela? Ja. Ja, wunderbar. Daniela? Ja. Ja, ich hab ein unbestechliches Namensgedächtnis. Ja. Leidest du denn unter Vergesslichkeit? Teils. Und auch Vergesslichkeit mit grauseligen Folgen? Folgen nicht. Nee. Ohne Folgen? Daniela, dann muss ich jetzt an dieser Stelle radikal das Gespräch beenden. Ich bin nämlich noch auf der Suche nach folgenreicher Vergesslichkeit. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Ja, kannst die Kassette anhalten. Tschüss. Nee, mach ich nicht. Also, nee, dann lasse weiterlaufen. Tschüss. Ja, gut, tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Himpelchen. Tag, Himpelchen. Hast du mich schon vergessen? Nee. Nee? Nee. Kannst du dich noch erinnern? Na, aber. Na gut. Also ich wollte. Du könntest, ich habe aber die Dicht schon wieder vergessen. Du könntest es jetzt vielleicht nochmal zum Vortrage bringen, ja, weil dann beim Dirk vielleicht auch nochmal heimatliche ostzonale Gefühle entstehen könnten. Ja, die entstehen bei mir auch. Aber mein Gesicht hast du schon gesehen. Ich stand schon mal vor dir und mit einem Kaktus. Und das fand richtig. nicht sehr dein Anklang. Kaktus? Ja, mit einem Kaktus. Na, weil besteht ja immer die Gefahr, dass man sich draufsetzt und dann ganz peinliche Narbengeschichten nur zu erzählen hätte. Ich wollte mich eigentlich nur bedanken dafür, dass du so ehrlich warst und zugegeben hast, dass du Kotis Geburtstag vergessen hast. Na, ich habe ja nicht nur zugegeben, dass ich ihn vergessen habe, ich habe es ja auch noch zugegeben, dass ich ihn nicht mal gewusst habe. Ja, das ist ja eigentlich. Ja, was mich ja doppelt peinlich berührt hat. Aber jetzt darf ich jetzt mal einen Wunsch äußern? Ja. Weil Himpelchen ist ja wahrscheinlich eine der ältesten deiner Zuhörer und Anrufer. Ah, sagt es nicht. Wie alt bist du? Naja, das werde ich jetzt nicht sagen. Ah, schade, sonst hätten wir jetzt hier die Top 10 der alten Anrufer machen können. So alt wie Steinkohle. Und weil weil man ja, wenn man Geburtstag hat, einen Wunsch frei hat. Ja, aber du bist doch nicht Kurt Cobain, Himpelchen. Nein, hör doch mal zu, lass mich doch mal ausreden. Du lässt mich nie ausreden. Ja, ich lasse nicht nur dich nicht ausreden. Darum wollte ich fragen, ob du in angedacht der Sache, dass er eben Geburtstag hatte, vielleicht in der nächsten Woche doch mal ein schönes Lied spielen würdest und das wäre für mich noch eine schöne Geburtstagsüberraschung. Dann werde ich mir mal Mühe geben, in der nächsten Woche ein schönes Lied vom Kurt zu spielen. Ja. Himmelchen, du müsstest jetzt nochmal das Gedicht aufsagen, weil ich das tatsächlich schon wieder vergessen habe und ich weiß, dass es eines der poetischsten, reizendsten Kindergedichte ist. Du weißt es nicht mehr? Nein. Ich hab's so Himpelchen und Pimpelchen gingen auf den Berg, Himpelchen war Heinzelmann und Pimpelchen ein Zwerg. Richtig. Ja, aber dann geht's ja noch weiter, die wackeln irgendwann mit den Zipfelmützen. Die blieben lange da oben sitzen und wackelten mit den Zipfelmützen. Und jetzt dann nicht noch weiter? Ja. Mit Lachen irgendwann. Und nach 27 Wochen sind sie in den Berg gekrochen. Schnarchen dort in guter Ruhe, seid fein still und hört mal zu. Danke. Bitte. Tschüss. Tschüss, Jürgen. Das war jetzt auch Kurt Cobain gewidmet. Hi, wer bist denn du? Hier ist Juliane. Juliane. Mhm. Ey, deiner Stimme nach zu urteilen, dürfte dir Schwierigkeiten bereiten, so vergesslich zu sein, dass es historische Verwicklung zeitigt. Ich hatte mal eine sehr historische Verwicklung, ja. Ja, das war deine Verabredung mit Stalin und du hast ihn stehen lassen. Nein. Und dann war der ganz wütend. Nee, mich. Aber ich habe jemand anders stehen lassen. Wen denn? Ich habe vor 2 Jahren jemanden kennengelernt. Da habe ich noch gelernt. War also außerhalb von Berlin. Ja. Und wir hatten uns für das Wochenende verabredet. Ja. Und ich bin extra zu ihm hingefahren, 6 Stunden mit dem Zug. Und dann stehe ich auf dem Bahnhof und habe seinen Namen vergessen. Und wollte ihn ansprechen und mir fiel der Name nicht ein. Na, der hieß doch bestimmt Eidu. Na, Eidu ist ja eine doofe Anrede, wenn du frisch verliebt bist. Ja, aber ist andererseits besser, als wenn man den Namen nicht weiß. Was hast du dann gemacht? Dann hast du dich dahinter Mitropa-Kiosk versteckt und hast ihn stehen lassen? Erstmal stand ich auf dem anderen Bahnsteig und er auf dem gegenüberliegenden. Ja, und da habt ihr euch aber erstmal zugewunken. Oder habt ihr euch noch nicht gesehen? Er hat mich nicht gesehen. Da bin ich also auf den anderen Bahnsteig rüber. Und er stand dann auch ziemlich weit weg und ich wollte ihn dann ihm zurufen, dass ich also hier stehe und nicht da, wo er steht. Und das ging nicht, weil ich seinen Namen nicht wusste. Mm. Und das war mir ziemlich peinlich. Und so mit Darling? Auch. Baby, Sweetheart, Schätzchen, Mausi? Ging alles und fiel mir nicht ein. Oh. Man ist ja dann irgendwo blockiert im Hirn. Naja, nicht unbedingt. Na. Aber wenn man nicht so in der Übung ist? Das wird's gewesen sein. Ja, und? Ja, es wurde dann nichts, weil ich habe mich nicht getraut zu rufen. Echt? Da hast du den stehen lassen? Ja. Ach, da warst du dann aber nur ein klitzekleines bisschen verliebt, oder? Ja, ich habe ihn ja gerade das Wochenende davor kennengelernt. Ach, der arme Kerl. Ja, und das Schlimme ist, der Name ist mir bis heute nicht eingefallen. Und das ist 3 Jahre her. Ei. Vielleicht wollen wir jetzt noch einen Zusammenführungsversuch starten, einen späten? Ach. Möglicherweise hört er zu. Wo war denn das? Auf welchem Bahnhof? Das war, oh Gott, wo war das? Lichtenfels. In Lichtenfels? Und wann wartet ungefähr? Ich glaube im August war das, jetzt haben wir 96, 93 muss das gewesen sein. Wer im August 93 vergeblich auf, wie war dein Name? Ich weiß es doch nicht. Dein Name? Ja, mein Name. Mensch, mein Name ist Juliane. Wer da auf eine junge, blühende Juliane gewartet hat und sich vor Liebe heute noch verzehrt, der könnte mir dann herschreiben und dann wüsste ich das, dass es den gibt und dass er das Radio hört und wüsste dann aber nicht weiter. Hm. Doch, dann würde ich das in der nächsten Radiosendung durchsagen. Oh. Und dann könntest du Juliane anrufen Und ich würde dir vielleicht da den Namen nochmal aufschreiben und zuschicken. Mhm. Und wenn ihr euch dann nochmal auf dem Bahnhof Lichtenfels verabredet, dann könntest du aus deinem klitzekleinen Portemonnaie ein eng gefaltetes Zettelchen rausholen, auf der dann der Name des Geliebten steht. Ich weiß ja gar nicht, ob ich den nochmal kennenlernen will. Klar, den liebst du immer noch. Du weißt es nur nicht. So, ja, das hast du vergessen. Und das ist natürlich traurig, wenn man die Liebe vergisst. Ich wollte übrigens noch sagen, dass Vergesslichkeit auch einen Vorteil haben kann. Das wollte ich auch sagen. Aber du willst es sicher erklären. Und zwar kann man seine Lieblingsbücher alle wieder nochmal lesen. Stimmt, das ist einer der Vorzüge, warum ich auch immer die Vergesslichkeit preise. Es erlaubt mir immer wieder, die wunderbaren Kriminalromane von Raymond Chandler zu lesen. Mit der gleichen Spannung wie beim ersten Mal. Siehste, und ich meine geliebten Tucholsky-Gedichte. Juliane, ich danke dir. Ja, ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Und lass mich raten, er hat bestimmt Lutz geheißen. Tag, wer bist du? Hallo. Hallo, Kutta? Ja. Mensch, ich wäre verreckt. Ein Jahr habe ich versucht, es echt nicht zu fassen. Hast du verreckt gesagt? Was? Ach, jetzt wäre ich verrückt? Ja, ich wäre verreckt. Ja? Versucht, und du stammst eher so aus der Lausitz? Du stammst eher so aus dem Lausitzischen? Ja, genau. Siehst du, und da sagt man dann verreckt statt verrückt. Verreckt, ja, genau. Verreckt. Ja, verreckt. Verreckt. Du, guck mal, pass mal, ich hab eine Frage. Ja. Du, die Titel, die du vorhin geschrieben hast. Die Frage interessiert dich schon und die bewegt dich schon ein Jahr, dass du schon ein Jahr lang versuchst anzurufen. Ja, es geht bloß darum, wo du noch im ORB warst in dieser Sendung. Da wollte ich dich ab und zu mal anrufen, bloß ich bin nie durchgekommen. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich durchkomme. Ja. Ich finde das echt cool. Du, pass auf, ey, die Titel, die du gespielt hast. Ja. Was ist das für eine Band gewesen? Welche meinst du denn? Na, hier mit diesen, den Deutschrock hier, ne? Ich bin Hanaske. Ja, genau. Ja, lieber nicht, der lieber nicht gesungen hat. Ja? Ja, die Platte heißt Ich bin Hanaske. Aha, und was ist das für Band? Na, Hanaske ist das. Hanaske. Hanaske. Sagt mir ehrlich gesagt nichts. Sagt mir ruhig mit Doppel-N. Hanaske. Gut, und guck mal, ich wollte ja bloß sagen, ich finde dich echt gut, ne? Super. Ja. Irgendwie cool, wa? Ja, echt cool. Ja, so klasse. Da danke ich dir für diese Art Zuspruch. Ja. Ich selber vergesse ja hin und wieder, dass ich cool bin. Und dann sitze ich rum wie ein Weichei. Ja, mach weiter so, ne? Okay, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Schöne Grüße in die Lausitz. Tschüss. Ich werd verreckt an der Stelle. Tag, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Mr. X. Aber ich bin ja nicht verrückt. Ja, ich will mal fragen, könnt ihr euch nicht mal Wer ist denn ihr? Ich bin ja nur einer. Wollen wir gleich mal klarstellen. Auch wenn ich manchmal, sagen wir mal, wie Achte klinge. Ich bin nur einer. Wie viel bist du? Ich bin drei. Du bist drei. Und ihr seid aber ein bisschen uneins, ihr drei. Und richtig durcheinander. Und ja, könnt euch wahrscheinlich alle nicht leiden. Fallt euch gegenseitig nicht ins Wort, sondern in die Gedanken. Ich bin ja 3 Jahre alt. Ja, du bist ja 3 Jahre alt. Nein, könnt ihr euch mal ein richtig Funkgerät kaufen? Und den kann man euch vielleicht auch anfunken. Ja. Ja, das wäre nämlich auch mal ganz schön. Könntest du mal versuchen, deine Kopfsprünge nicht immer in die leere Badewanne zu machen? Das wäre nämlich auch mal sehr schön. Ich danke dir sehr für deinen Anruf oder wenigstens ein feuchtes Handtuch reinlegen. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Winnie. Hi, Winnie. Hi. Oh, gleich aber so ein entzückendes Lachen geerntet. Ja, aber weißt du, was das ist? Da sag ich gleich nochmal Hi, Winnie. Oh, hi. Nee, du sollst ja nicht Hi machen, du sollst doch so glucksen. Ja, so prima. Ja, ich bin total erkältet. Gut gegluckst, Winnie. Ja, leicht erkältet gegluckst, aber noch so, dass man es gerne hört. Winnie. Hör mal zu, du. Ja, also, zu, du reimt sich. Wunderbar. Ja, ne? Also was das Schlimmste und das Peinlichste und vielleicht wirklich Lebenserschütterndste ist, ist, dass ich jedes Jahr wieder nachrechnen muss, wie alt ich eigentlich bin. Das geht mir auch so. Aber das setzt doch erst an einem bestimmten Alter ein, wa? Ja, ich glaube schon. So bis, sagen wir mal, 24, 26, weiß man zu jedem Zeit, da kann man mitten in der Nacht geweckt werden und gefragt werden, mit einer Taschenlampe ins Gesicht geblendet von Schnurrbart, dem Polizisten, die fragt, wie alt bist du? Und man kann wie aus der Pistole geschossen antworten. Ja, genau. Und jetzt ist man in einer Situation, in der man immer nachrechnen muss. Warum weißt du? Und sagen wir uns, Mensch, wann wurde ich denn eigentlich geboren? Da muss man erstmal das Jahr rauskriegen und dann muss man rauskriegen, in welchem Jahr man jetzt lebt und dann muss man noch subtrahieren. Genau. Das ist verflucht schwer. Ja, ich kenne das auch, ne, weil ich älter als 24 bin, auch wenn man mir das nicht anmerkt. Sondern immer denkt, was sitzt da für ein Frischling im Radio? Ja, und was schätzt du, wie alt ich bin? 31. Oh, das ist ja echt beleidigend, ne? Das war jetzt eine Ferndiagnose. Oh, wer so schön lachen kann. 26. Na, knapp vorbei. Aber weißt du, warum ich das jetzt weiß? Weil das noch nicht so lange her ist. Es ändert sich ja nun auch jedes Jahr. Ja. Na, das kommt ja noch dazu. Also da kommt, da wird man völlig aus der Bahn geworfen. Gerade wenn man sich an sein Alter gewöhnt hat, zack, hat man schon wieder ein Neues verpasst bekommen. Mhm. Ja, und ist schlimmer, wie wenn man jedes Jahr heiratet und immer einen neuen Nachnamen lernen muss. Naja, das ist ja nun noch extremer. Ja, aber wie oft warst du denn schon verheiratet? Gar nicht? Nee. Ey, dann wird's aber Zeit, Baby, du bist 26. Was soll denn jetzt noch passieren? Weißt du, machen. Die wirklich attraktiven Jahre einer Frau, der Zenit ist schon fast überschritten. Oh, dann ist so gemein. Ja gut, dann bin ich nicht so gemein. Nein, ich habe wirklich das Problem auch gehabt, dass ich irgendwie, glaube ich, ein Jahr älter sein wollte, weil mein Freund ist ein bisschen älter, ne? Wie alt ist denn der? Naja, wir sind so 8 Jahre auseinander. Au. Da geht der aber schon stramm auf die 40 zu. Hör mal, du weißt ja mein echtes Alter gar nicht. Naja, aber um die 26 plus 8 kann ja rechnen. Und wer über 30 ist, geht stramm auf die 40 zu, ob er will oder nicht. Das ist ja nun wieder gemein. Nee. Da muss ich aber jetzt mal eine Lanze brechen. Das ist realistisch. Oh. Guck dir mal deinen Freund an, genau. Ah, der sieht so schick aus. So unter den Augen, hä? Na, fängt er nicht an, schon, sagen wir mal, die Spannkraft der Haut leicht nachzulassen? Gerade nach übermäßigem Alkoholgenuss und wenig Schlaf. Hör mal. Ja, und wenn die Haare dann so fürchterlich in die Höhe stehen. Aber du siehst auch so aus, ja? Hey. Was ist dir mit langen Haaren nicht passiert? Was ist mir mit langen Haaren nicht passiert, dass sie hochstanden? Nee, aber darum habe ich die auch abgeschnitten. Weil ich dachte, wenn die Haare die nötige Spannkraft nicht mehr haben und nicht mehr in der Lage sind, tüchtig hochzustehen, dann gehören sie abgeschnitten und müssen sich von sich aus erneuern und verjüngen. Ja, und jetzt ist gerade Frühling. Ich bin jung an dir. Frühling auf meinem Kopf, die Haare schlagen aus. Oh. Solange sie nicht ausgehen? Nee, das mal. Eieieiei, immer auf die wunde Stelle. Ich danke dir jetzt für deinen Anruf und wünsche dir noch viel Spaß mit deinem greisen Freund. Oh. Ja, und jetzt nochmal gluckern und tschüss. Das mache ich doch immer. Und Brigitte Bardot. Ja? Ah, Kontakt. Bis jetzt. Was? Tschüss. Un météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Faut à tout prix rejoindre mon amour dans la galaxie. Das war jetzt Brigitte Bardot. Mein Name ist Jürgen Kuttner. Sie selbst ist auch wieder eine gute Freundin von mir, ohne dass ich jetzt allzu intim werden will und Geheimnisse ausplaudern. Die Sendung, mich erfüllt's mit Stolz und boshafter Freude. Euch hoffentlich mit Trauer. Ihr werdet jetzt eine unruhige Nacht verleben. Ist zu Ende. Die Zeit eilte wie im Fluge dahin und dieser Flug hatte eine Richtung und das Ziel dieses Glücksfluges lautete MC Lücke, der nach mir jetzt seinen Night Flight bestreiten wird. Bleibt schön dran, wir hören uns nächste Woche. Das ist in 7 Tagen um 22 Uhr am Dienstag wieder. Tschüss und aktiviert mal die erinnernden Kräfte eures Körpers mit Achat, mit einer Papierschnipsel. Fegebürste, wo man feststellen kann, wo sich die Erdstahlen kreuzen und mit zurücklehnen. Tschüss. Fremd bin ich eingezogen. Wieder aus, der Ball war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter war von ihm. Das Mädchen zu meiner Reise.